und Herren, herzlich willkommen zu Cosa Nostra. Und hier ist der Mann des heutigen Abends, Özcan Kosa. Cosa Nostra, Roland, endlich lang, Alter. 3 Jahre gewartet, Alter. 3 Jahre, manche haben gewartet. Letztes Jahr habe ich noch ein paar gesehen, strittst du heute nicht auf? Ich so, nein, Bruder, ist Corona, Alter, wir sind immer noch hier. Ich freue mich so sehr, Leute. Wer ist alles aus Stuttgart? Krass. Ganz Stuttgart ist da. Wer ist aus Esslingen? Aber wenn ihr im Urlaub seid, ich komme aus Stuttgart. Ja. Yeah. Ja gut, kannst jetzt auch nicht so sagen. Also wenn du aus Kirchheim unter Tech kommst, so, Kirchheim Tech, so, where are you from? Kirchheim under the Tech. Scheiß drauf einfach, okay, Kirchheim. Ich freue mich so sehr, heute hier zu sein, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Lasst uns die Welt 2,5 Stunden vergessen und einfach nur Spaß haben, Leute. Danke, dass ihr da seid, Leute. Ihr seid großartig. Porsche Arena Maracca. Geile Location, oder? Location ist Killer. Da merkst du gleich, dass es Deutschen gehört, Alter. Wenn du Deutschen so einen Raum gibst, Deutsche machen was draus. Ja, hier machen wir ein ganz tolles Veranstaltungs- und Kulturzentrum. Das wird super. Dann bauen wir hier noch eine Bühne auf, Boxen, Lichter. Dann laden wir Kanaken ein. Das wird ganz toll hier. Ja, super. Porsche Arena, ganz klasse. Wird's Türken gehören, wenn noch so Spielautomaten an der Seite, diese. Hammer Show, Bruder, Walla, Bruder. Aber der Automat gibt nicht, Alter, der Bastard. Kennt ihr das so, wenn so ein Automat spielt? Dann steht immer daneben so sein Kumpel, der sein Geld schon verzockt hat. Inshallah gewinnst du, Bruder. Kann ich auch mal drücken. Dann gibt er noch so Tipps. Weil sein Spielverhalten hat ihn ja sehr weit gebracht im Leben. Mach Book of Ra, dann gibt er am meisten, glaub mir. Ach, ich freue mich so sehr. Hey, was war heute Eintritt? 15? Was? 40? 40, okay. Warum stelle ich diese Frage? Ich mache das in jeder Show, okay? Weil einige Leute sind zum ersten Mal bei einer Show, die so, was wird heute Abend passieren? Was wird auf mich zukommen? Zwecks Time Management, die müssen sich jetzt mental auf die Show vorbereiten. Jetzt kommt die erste Hälfte, da lachen wir für 25 Euro. Dann gibt's eine kurze Pause, da lachen wir nochmal für 15 und dann war's das eigentlich auch schon. Die ermäßigt Eintritt gezahlt haben, müssen früher rausgehen. Jetzt lacht ihr, nachher kommt Security und dann... Oh, ich hab gedacht, er macht Witz, Junge. Oh mein Gott, ey. Ich liebe meine Shows. Nein, Lan, nicht doch wegen mir, Alter. Wegen euch. Wegen euch liebe ich meine Shows. Guck mal, Menschen aus allen Herren Ländern sitzen heute Abend hier vereint. Und wenn das Licht ausgeht, lachen alle Menschen gleich. Was kann es was Schöneres geben, Leute? Guck mal, haben wir heute Abend Deutsche hier? Sind Deutsche da? Guck mal, oh mein Gott, guck mal, ich liebe Deutsche Land. Guck mal. Guck mal, was für höfliche, zurückhaltende Menschen. Wir sind in Deutschland. Und ich so, haben wir Deutsche, die so, huhu. Ja, nicht so laut, Schatz, das stört den Künstler. Ja, wir sind hier, ja. Zwar nicht so viele, aber es reicht, um das Arbeitslosengeld der anderen zu zahlen. Das sind wir gewohnt in Stuttgart. Das ist kein Problem hier. Hauptsache, euch geht's gut, Leute. Ganz klasse, ja. Natürlich. Guck mal, Gegenfrage. Haben wir Türken heute Abend hier? Das ist nur hier drinnen cool, dass ihr Türken seid. Glaub mir. Sobald ihr aus der Tür rausgeht, dann ist nicht mehr cool, Alter. Dann seid ihr so einschillig in Kisch, ja? Warum kriege ich nichts Wohnung? Doch, hier geboren, aufgewachsen, ja. Walla, walla. Sind Italiener da? Maruk, was ist los mit euch Italienern, Land? Warum könnt ihr nicht normal mit einem reden so? Ich habe noch nie einen Italiener, der so, ja, mir geht's gut. Die sind, oh, ja, da, als würden die nebenher so kochen. Carpaccio di manzo, quella sento banamenco, tal tete. Ella quanto se la vanno, vedete? Sind Griechen heute Abend da? Hört ihr das, Leute? So hört sich Armut an. Adre Malaga. Wo sind die Griechen? Bist du Grieche, Bruder? Wie heißt du? Georg. Jorgo. Du musst deinen Namen schon richtig aussprechen, Alter. Der so Georg. Ja, ich komme aus Balkanstadt. Ich bin hier geboren. Oh ja, ganz klar. Nee, ich schaffe beim Daimler. Alles gut, ja, ja. Hast keine Woche gemacht, du. Jorgo, wie geht's dir, Jorgo? Aber wo kommst du her, aus Griechenland? Aus Griechenland? Ja. Aus Kavala. Kavala. Malagare. Malagate. Ihr kommt sowieso alle aus Kavala und Thessaloniki. Andere Städte gibt's in Griechenland nicht, Alter. Kavala, Thessaloniki. Τι κάνεις, Γιώργο? Πολύ καλά. Χάρηκα πάρα πολύ, φίλε μου. Φιλάκια. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, μαγουλάκι μου. Guck mal, er freut sich, die Türken denken sich, warum kann der Bastard Griechisch, Alter? Wir ficken den nach der Show, den ist schon alt. Schatz, nimm du Butterfly, ich nimm die Chakos. Sind Albaner heute Abend hier? Guck mal, die Albaner juckt nicht mal die Show, die gucken sich das Gebäude an, Alter. So, mein Gott, warum haben die nicht gemacht, Raw Foods hier? Verdammte Scheiße, Bruder, wie sieht das hier aus? Oh mein Gott, auf Boden mache ich Fliesen, Bruder. Dann wird es hier ein Schwimmbad. Hier machen wir Sprungbett, Kinderbecken, Taschen, Pipa, Toffer, Tommy, Marta, Tisse, Schütter, Nackerbom, Bori, Nathati, Fischer, Tee. Bruder. Jetzt aber. Die, die ich jetzt nicht genannt habe, die kotzen voll ab. Siehst du was mit uns? Ja, soll ich jetzt alle erwähnen, oder was? Okay, haben wir Leute aus Costa Rica hier? Seht ihr? Lohnt sich nicht. Ich weiß, einige von euch haben vielleicht so Shows von mir gesehen im Fernsehen, Instagram, Facebook oder keine Ahnung, irgendwo sonst im Streamingdiensten bei RTL oder im Fernsehen. Weiß ich nicht. Und die denken sich so, wird Özcan heute über Türken reden? Wird ihr heute so Türkengeschichten erzählen? Macht ihr heute so Türkensachen? Ja! Werde ich machen, muss ich auch machen, weil es herrscht Aufklärungsbedarf, Leute. Weil wir Türken, wir gehören jetzt nicht zu den beliebtesten Ausländern in Deutschland. Es gibt ja gute Ausländer und schlechte Ausländer. Gute Ausländer, die mag man hier in Deutschland. Spanier, Italiener, Griechen, die mag man in Deutschland. Ja, Moruk, wie sollst du auch einen Spanier nicht mögen? Du so, wie geht's dir so? Und daneben ist ein Kurde, der so... Und das sind die schlechten Ausländer. Türken, Kurden, Araber, die mag man nicht so. Dich auch nicht. Okay, dann gibt's natürlich noch sehr schlechte Ausländer, Albaner und Rumänen, aber die Albaner töten mich nach der Show, glaub mir. Mach du dein Witz, du Bastard, ich geb dir nachher. Die Rumänen hier drin juckt's nicht mal. Die so, lass den Idioten reden, lass ihn reden. Idiot, gib mal einen Euro, hey, gib mal. Gib mir eine, bitte, gib eine, bitte. Gib mir eine, bitte, gib mal. Ich habe so einen Typ mal einen 100-Euro-Schein gegeben, der war danach geheilt, gell? Der ist normal gelaufen. Bei 200 machen die Moonwalk, Alter, die können. Aber es werden schon Unterschiede gemacht, Leute, seien wir mal ehrlich. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel ein deutsches Ehepaar in ein italienisches Restaurant geht, der Italiener, der darf in Deutschland ein Italiener bleiben. Der muss sich nicht verstellen. Das deutsche Ehepaar setzt sich hin, der italienische Ober kommt italienisch rein, der sagt, ciao bella, maladizio, maladuzzo, malagazzo. Dann sagt das deutsche Ehepaar so, ach Schatz, das ist so sympathisch, die Italiener. Wenn die Italienisch reden, das ist wie Musik in meine Ohren. Das erinnert mich so an unseren Florenzurlaub. Das war so klasse. Weißt du, da waren wir im Swingerclub, da haben mich alle gebreddert. Das war so toll, du, ich sag das. Und jetzt stell dir mal vor, das gleiche Ehepaar geht in ein türkisches Restaurant. Und der türkische Ober kommt auch türkisch rein. Der so, selam aleyküm abla yavrum yerim ben seni. Dann sagt die gleiche Frau, sind seit 60 Jahren hier, können kein Deutsch, scheiß Türken, Junge. Ihr müsst euch integrieren. So funktioniert das nicht in Deutschland. Nehmt euch ein Beispiel an den Italienern. Arrampampam, arrampampam. Ich weiß, einige von euch sind jetzt auch gekommen, weil die Show heißt ja Cosa Nostra. Und die denken sich jetzt so, macht Özcan heute Witze über die Mafia? Macht er heute Mafia? Das wird bestimmt lustig. Ich bin doch nicht behindert, Alter. Damit ihr lacht, mache ich jetzt Mafia-Witze, oder was? Ihr geht lacht nach Hause, ich wach morgen im Fluss aus, so. Wenn du Mafia-Witze machst, kannst du dich gleich so hinstellen. Okay, Jungs, einer nach dem anderen, bitte. Giuseppe, fang du an, du hast den Kleinsten. Giuseppe, nicht Haare ziehen, Giuseppe. Giuseppe, übertreib nicht, Giuseppe. Über die Mafia darfst du keine Witze machen. Geht nicht. Weil mir ist wirklich mal was mit der Mafia passiert. Mir ist wirklich mal was mit der Mafia passiert. Ist eine wahre Geschichte. Ich sag immer, es ist eine wahre Geschichte, weil dann hören die Zuschauer zu. Die hören dir zu, weil dann sind die so, jetzt kommt eine wahre Geschichte. Das funktioniert immer. Kommt auch bei Horrorfilmen am Anfang. Nach einer wahren Begebenheit. Und dann guckst du den Horrorfilm mit ganz anderen Augen an. Wer schaut von euch Horrorfilme? Ganz kurz Hand hoch. Ihr schaut Horrorfilme. Du schaust Horrorfilme, meine Liebe? Warum? Einfach so? Nein, ich habe ihren Gesichtsausdruck nicht gesehen. Ich so, warum? Die so, einfach so? Ich schaue einfach so Horrorfilme. Ich liebe es, wenn Menschen einfach so sterben. Nach deiner Show gehe ich in den Wald und töte Tiere. Meine Liebe, hast du aber keine Angst beim Horrorfilm? Keine? Ey, Respekt, wirklich Respekt. Guck mal, ich bin, wenn ich auf die Bühne komme, bin ich cool. Ich so, ey, Stuttgart, was geht, Alter? Aber wenn ich Horrorfilm angucke, mach mein Arschloch so. Was? Neben meinem Arschloch wächst ein zweites Arschloch. Was? Bei mir ist richtig schlimm. Ich habe richtig Schiss vor Horrorfilmen. Den letzten Horrorfilm, den ich angeguckt habe, war The Ring. Alter, das hat mein Leben kaputt gemacht. Diese kleine Schlampe, die aus dem Fernseher rauskommt. So. Ich habe erst gedacht, das ist eine Bulgarin, habe so einen Euro gegeben. Boah, ihr seid voll die Rassisten, wenn ihr jetzt gelacht habt, gell? Es war nur ein Test. Natürlich hat die einen Euro genommen, ist dann rein. Nein, Spaß. Ich habe nur, guck mal, der Film war so schlimm für mich, weil ich habe auf einen Kumpel gehört und der ist voll der Penner. Der hat zu mir gesagt, Özcan Bruder, du musst den Film alleine angucken. Ich so, okay, nachts, ich habe in Feuerbach gelebt, ich bin so alleine zu Hause, ich gucke den Film an, nach so 20 Minuten, ich fange an zu zittern. Ich so, Moruk, und dann so typischer Moslem, oh Allah, bitte helf mir, bitte, ich habe so Angst. Moslems sind immer so, sobald sie Angst kriegen, werden sie übelst gläubig. Wenn sie Angst, oh, Moslems im Flugzeug sind so, Allah, bitte helf mir, ja. Wenn es wackelt, Allah, ich esse nie wieder Schweinefleisch, Allah. Aber die Currywurst hat so gut gerochen. Komm, landet das Flugzeug, mach mal drei Jackie Cola, Alter, was soll passieren, Alter? Ich bin im Wohnzimmer, ich gucke den Film an, ich scheiß mir richtig in die Hose, Film ist vorbei. Ich will ins Schlafzimmer laufen, Flur ist dunkel, Schlafzimmer ist dunkel und Lichtschalter ist im Flur. Und ich hatte schon Angst, Licht anzumachen, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn eine Hand auf einmal kommt? Ich habe 4 Tage im Wohnzimmer geschlafen, so. Und dann kommt der Moment der Überwindung. Der Moment der Überwindung, das kennt jeder von uns. Dieser Moment, du so, scheiß drauf, Moruk, Alter, was soll passieren, Alter? Ist nur ein Film, Alter, ist nur Einbildung, scheiß drauf, da gibt's Kameras, Regisseure. Und dann kommt immer dieser Sprung, scheiß drauf, Moruk, ich gehe jetzt einfach hier. Aber warum springt man dann? Das verstehe ich nicht, als ob der Geist so macht. So, Nach dem Horrorfilm gibt's auch gewisse Bereiche in deinem Haus, da gehst du nicht mehr hin. Dachboden und Keller, vergiss es. Wenn du in den Keller musst, machst du immer den hier. Hallo? Hallo. Geister antworten immer auf ein Hallo. Hallo? Ja? Hallo, ist da jemand? Ja, ich bin hier, bring Shisha mit, hey. Ich hab 300 Jahre kein Shisha geraucht, du, ich sag das. Aber mir ist wirklich mal was mit der Mafia passiert. Das ist eine wahre Geschichte. Ich bin hier in Stuttgart in der Innenstadt, Theodor-Heuss-Straße, zweispurig, kennt ihr, ja? Ich fahre so mit meinem Auto und habe ein anderes Auto überholt, mittags. War so in Gedanken und habe zu früh rübergezogen und der Wagen musste abbremsen. Schwarze G-Klasse, getönte Scheiben und der Typ flippt voll aus. Gibt mir Lichthupe, Hupe und fährt mir 2 Stunden in Stuttgart hinterher. Ich so, was ist das für ein Psycho, Alter? Irgendwann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich fahre jetzt nach Hause, der ist mir hinterhergefahren. Dann kamen wir irgendwann bei mir am Grundstück an und die Tore sind aufgegangen. Und meine Mitarbeiter haben alle so gemacht. Nein, Spaß, Spaß. Die haben sich ganz normal verbeugt, wie immer. Nein, Leute, ich lebe ganz normal. Mehrfamilienhaus, Erdgeschosswohnung, nichts Besonderes. Wirklich, 5000 Quadratmeter. Auf jeden Fall, ich packe bei mir vor der Haustür, der Typ packt direkt vor mir. Ich so, okay, Alter, der will Stress. Ich so, okay, scheiß drauf. Ich tue jetzt einfach so, als würde ich nicht wissen, worum es geht. Ich steig aus und laufe in die Wohnung rein. Ich mache gerade die Tür vom Auto zu. Auf einmal geht die Tür von dieser G-Klasse auf und so ein Typ springt raus. 1,40 Meter, Anzug und läuft so auf mich zu. Ich so, okay, Italiener. Und der schon vom Weiten, der so, oh, wow, wow. Ich so, der Urologe ist 2 Straßen weiter, falls du den suchst. Dann wollte ich an ihm so vorbeilaufen und dann hat er mich nicht vorbeigelassen, weil er den Krebs gemacht hat. Kennt ihr den Krebs? Ich so, hey, lass mich vorbei. Der so, no. So, Modok, ich will nach Hause. Der so, no. Dann hat er zu mir gesagt, weißt du überhaupt, wer ich bin? Dann habe ich gesagt, nee, ich weiß nicht, wer du bist. Und da war so ein Typ mit seinem Hund, Gassi, der so, weißt du, wer ich bin? Der so, ihr habt euch auch noch nie gesehen, keine Ahnung, wer du bist. Und dann hat er so seine Jacke nach hinten gemacht und hat gesagt, ich bin Pepe. Und als er so seine Jacke nach hinten gemacht hat, habe ich hier seine Knarre gesehen. Und in dem Moment, habe ich ein bisschen gekackt. Wenig, aber ein bisschen, nein. Nicht ein bisschen nur. Also diese Spitze ist nur rausgekommen. Hat der Boxershorts kurz Hallo gesagt. Und ist dann wie eine Schildkröte wieder rein so. Ja Leute, ihr lacht, Morok, das ist eine Knarre. Was willst du bei einer Knarre machen? Du hast 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, du machst einen auf Pussy. So, hey Pepe, tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass du so krass bist. Dann schießt er dir in die Kniescheibe, du so ananistisch und dann gehst nach Hause. Und die 2. Möglichkeit, das habe ich in so Gangsterfilmen gesehen, dass du so tust, als wärst du noch krasser als er. Weil er weiß ja auch nicht, wer du bist. Da habe ich gesagt, weißt du überhaupt, wer ich bin? Der so, no, wer bist du? Ich so, ich bin Abdul Wahab al-Baghdadi. Da habe ich gesagt, was willst du machen? Ich mache Kofferraum auf, ich tasche, ich so, Allahu Akbar! Der so, Laura, non c'è, la salam, la salam, aber, das ist, guck mal, Leute. Ich habe diese Show mal in einer anderen Stadt gespielt, dann kam die Frau nach der Show zu mir, die so, Herr Klosler, tun Sie doch nicht so, Sie kennen sich doch auch aus mit diesen Pistolen. Ich so, was? Und dann kam eine andere Frau, die so, Entschuldigung, Herr Klosler, ich so, ja, bitte. Eine Frage. Ich so, ja, bitteschön. Sie sind ja Türke. Ich so, ja. Waren Sie schon einmal kriminell? Überleg mal. Nur weil ich Türke bin, waren Sie schon mal kriminell? Natürlich. Jeder Kanake war schon mal kriminell. Weil uns Kanaken hat etwas gefehlt, was jeder Deutsche hatte. Taschengeld. Deutsche haben Taschengeld auf die Hand bekommen und wir Kanaken mussten es uns holen. Und jeder Kanake kennt diesen Moment nachts im Schlafzimmer der Eltern zum Geldbeutel deines Vaters. Dann hast deine Mutter hat sich so umgedreht, du so pssch. Auf einmal kam dein Bruder, du so, so ein Bastard, Alter. Aber es sich schon so, dass man gegen uns Vorurteile hat, oder? Seien wir mal ehrlich. Wie oft kennt man diesen Moment, wenn so auch hier in Stuttgart so am Bahnhof so 2, 3 Kanaken rumstehen und du läufst da vorbei und die sind so, was los, du Bastard, du Missgeburt, ich fick dich, du Bastard, du Missgeburt, Alter, Huren, du Bastard, ich fick dich, Alter. Und dann läuft man so vorbei und denkt sich so, oh nee, diese Ausländer, oh nee. Aber mach das mal den ganzen Tag. Stell dich mal den ganzen Tag an den Hauptbahnhof und beleidige jeden, der vorbeigeht. Und das haben jetzt Wissenschaftler der Harvard-Universität herausgefunden. Guck mal, wenn ich sage Wissenschaftler der Harvard-Universität, das hat ein Gewicht. Harvard-Universität. Überleg mal, ich hätte gesagt, albanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Was haben die herausgefunden? Adler, 2 Köpfe oder was? Was? Nein, Wissenschaftler der Harvard-Universität haben herausgefunden, dass Menschen, die viele Ausdrücke sagen, sehr intelligent sind. Guck mal, einige freuen sich, die so, ja, Bruder, ich habe gewusst, Hauptschule reicht, Bruder, ich habe gewusst. Nicht falsch verstehen, ich habe nicht gesagt, intelligente Menschen sagen viele Ausdrücke. Das habe ich nicht gesagt. Also ist jetzt nicht so, dass Albert Einstein und Steve Hawkins zusammensaßen und Einstein hat gesagt, die Zeit ist relativ, ich fick deine Mutter. Sondern Menschen, die viele Ausdrücke sagen, sind sehr intelligent, weil die haben ein divergentes Denken. Es gibt ja ein konvergentes Denken und ein divergentes Denken. Oh, ich liebe diese Stelle in meiner Show, weil alle so dran hocken. Hä, was? Bruder, Schule hat uns kaputt gemacht, du jetzt auch, oder was? Es ist sehr einfach, ich erkläre es euch kurz. Aufgabe, beleidigen Sie diese Person. Konvergent denkende Menschen, Deutsche, konvergent, Arschloch. Vorbei, Mission ist erfüllt. Person wurde beleidigt. Divergent denkende Menschen, wir Kanaken, wir überlegen uns nicht, wie kann ich ihn beleidigen, sondern wie viele Möglichkeiten gibt es auf dieser Welt, diese Person zu beleidigen. Morukum, wir beleidigen nicht den Menschen, wir gehen in seine Genetik rein, Alter. Der Stammbaum wird auseinandergenommen, der Ur-Ur-Urgroßvater kriegt auch eine Packung ab, so. Und das, Leute, das habe ich letztens an einer Bushaltestelle gesehen, 2 Kanaken, die sich beschimpft haben. Oh mein Gott, Leute, das war ein Meisterwerk der Linguistik. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Der eine sagt zum anderen, du hässlicher Bastard. Und der andere sagt zu ihm, halt dich fest, ich fick gleich das Haar deiner Nase. Überleg mal, auf welcher Metaebene diese Konversation stattgefunden hat. Ich ficke das Haar deiner Nase. Sogar das Nasenhaar hat gesagt, was hat das mit mir zu tun, Alter? Hey. Es macht Spaß, oder? Es macht Spaß. Nein. Guck mal. Es macht Spaß, über Vorurteile zu lachen. Es macht Spaß, über Klischees zu lachen. Ressentiments über diese Personen, diese Charaktere. Hey, was geht, Alter? Ich fick dich, Alter. Das macht Spaß. Wir wurden oft so nachgemacht hier in Deutschland. Auch so diese Karikatur kennen viele von uns. Danke Deutschland, ich mag Brokkoli, Fabrikarbeit, mach Spaß Deutschland, danke schön. So haben die uns nachgemacht. Oder so Leute wie Erkan und Stefan haben uns nachgemacht. Krass konkret. Sogar wir Kanaken haben gesagt, wir reden nicht so. Aber diese Figur, die da nachgemacht wird, Leute, das sind unsere Eltern. Das sind unsere Eltern, die ihre Jugend aufgegeben haben, um uns eine bessere Zukunft zu bieten. Deswegen sitzen wir heute Abend hier. Versteht ihr? Und auch, wenn wir denen jeden Tag danken würden, es wäre nicht genug. Und Leute, seien wir doch mal ehrlich, die Zeit ist doch vorbei. Wir sind doch hier angekommen in der Gesellschaft. Wir sind Musiker, Unternehmer, Akademiker, Rechtsanwälte, Freunde von mir, Türke und Albaner, die sind bei der Polizei. Nein, die arbeiten dort, lang. Alle waren so, ja. Ja, das kennen wir hier, die sind alle hier. Ein anderer Freund von mir, Tibet, der arbeitet im Gefängnis, Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Überleg mal, auf welchem Level wir schon sind. Und der kam zu mir, der so, Özcan, Bruder, kannst du dir vorstellen, bei uns im Gefängnis eine Show für die Insassen zu machen? Ich so, natürlich, Tibet, weil nicht jeder, der im Gefängnis ist, ist schuldig, Leute. Versteht ihr? Okay, der eine hat was gemacht, aber der andere war nur dabei. Okay? Gut, der eine hat abgestochen, okay, aber der andere hat nur gehalten. Und vielleicht wusste der nicht mal, worum es geht. Der so, Bruder, halt mal kurz. Der so, warum, was ist los? Und jetzt sind beide im Gefängnis. Und ich so, Tibet, natürlich mache ich eine Show für die Leute. Wie viel Geld gibt's für den Eintritt? So, wie viel Geld gibt's für den Auftritt? Der so, es gibt kein Geld. Ich so, scheiß auf die Wichser, selber schuld, dass sie im Knast sind. Nein, natürlich bin ich dahin gegangen. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, mein Sohn, wenn du irgendwo hingehst, geh nicht mit leeren Händen. Dann habe ich mir gedacht, was soll ich Menschen schenken, die im Gefängnis sind? Ich meine, denen fehlt doch an nichts. Und dann kam mir die Idee, Leute, Seifenspender. Nein, was du dir so um den Hals hängen kannst, so kleine. Ja, überleg mal, fällt nie wieder runter. Was ist das für ein Geschenk? Ist eine super Idee von meiner Seite, finde ich gut. Aber das war für mich einer der schrägsten Auftritte, Leute. Ich schwör's euch, meine Plakate hängen Justizvollzugsanstalt Heilbronn, Özcan Kosa Live-Show. Ich habe Höhenflug. Ich weiß nämlich, ich gehe in den Knast und darf danach wieder raus. Ich bin richtig motiviert. Ich laufe so dahin. Polizisten warten mit Maschinengewehr. Ich komme vorne an und der so, wo wollen Sie hin? Ich so. Der so, boah. Ich bin der Typ auf dem Plakat. Der so, du bist gleich der Typ, der hier drinnen wohnt, mein Freund. Ich so, Entschuldigung, ich habe einen Auftritt. Dann gehen Sie durch den Sicherheitsbereich. Ich auch, halt deine Fresse. Ich so, okay, ich gehe schon. Ich laufe durch diesen Scanner durch, auf einmal macht's diet, diet, diet. Der so, kommen Sie mit. Ich so, was los? Der so, kommen Sie mit jetzt in den Raum rein. Da macht der Tür zu, der so, ausziehen. Ich so, können wir jetzt rumknutschen oder so? Er so, ausziehen. Ich so, warum? Der so, es hat gepiept. Es kann sein, dass Sie hier Sachen reinschmuggeln, hier Familie und Freunde haben. Ich so, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, das stimmt. Dann habe ich mich ausgezogen, nur noch Boxershorts, der so komplett. Ich so, Morok, mach wenigstens Musik an, Alter, was ist los mit dir? Dann stand ich so nackt vor ihm, auf einmal zieht er einen Handschuh an. Ich so, ja, jetzt. Dann hat er gesagt, nicht nur Sie machen Witze. Habe ich Sie erwischt, Junge, leck mir am Arsch. Ich mach doch jetzt nicht die Finger bei Ihnen in den Arsch. Das macht der Kollege. Da hat er so eine Hand, Alter. Auf jeden Fall bin ich danach in den Knast reingelaufen. Und das war einer meiner härtesten Auftritte. Es ist wirklich so wie im Film, Leute, es gibt so einen Sportplatz. Und jetzt auf diesem Sportplatz haben die so eine Mini-Bühne aufgebaut mit so einem Mikrofonständer. Sommer, 40 Grad. Keine Überdachung, keine seitlichen Wände. Ich so, Tibet, Bro, warum habt ihr denn keine Überdachung hingemacht oder seitlichen Wände? Weil ich sterbe in der Sonne. Der so, Özcan, wir Wärter müssen aus jeder Perspektive auf die Bühne schauen können. Weil es kann sein, dass einer der Insassen während deinem Auftritt einen Schraubenzieher zieht, hochrennt und dir in den Hals sticht. Dann sehen wir das und dann können wir den wegziehen. Wann genau zieht ihr den dann weg? Dann habe ich gesagt, warum steht ihr nicht die ganze Zeit an der Bühne? Der so, Morok, wir stehen doch nicht in der Sonne eine Stunde lang, Alter. Das war so ein harter Auftritt, Leute. Ich schwör's euch, die haben vor der Bühne so Bierbänke aufgebaut. Ganz vorne, da wo du sitzt, mein Freund, da saß ein Russe, Glatzkopf, blaue Augen. Eine Stunde lang, es war so ein richtiger Ochse, eine Stunde während der gesamten Show, der so. Der hat keine Miene, nicht mal geblinzelt hat, der so hat er mich angeguckt. Nach der Show, der kommt auf mich zu, der so, das war so lustig. Ich hab so gelacht. Guck, ich lach immer noch. Menschen zum Lachen zu bringen ist was Wunderschönes, Leute. Menschen zum Lachen zu bringen ist etwas Wunderschönes. Deswegen liebe ich meinen Beruf. Hier oben zu stehen und euch beim Lachen zu sehen, ist das Schönste, was es gibt. Vor allem liebe ich es, wenn Frauen lachen. Frauen sind reine Wesen. Frauen lachen ehrlich. Frauen sind einfach so wunderschön. Nee, es ist wirklich. Es ist so. Weil, nein, guck mal, wenn Frauen lachen, Frauen sind so, die schließen manchmal die Augen beim Lachen. Die so. Der ist so verrückt. Dann klopfen die dem Nachbarn auf den Oberschenkel. Dann, wenn die so lachen, die Haare bewegen sich in Zeitlupe. Das ist so wunderschön von hier oben anzukommen. Männer sind einfach nur hässlich, Alter. Männer schlagen ihre Nebensitzer ohne. Männer lachen einfach nur eklig. Manche Männer, die lachen wie eine Klospülung lang. Ich schwör's dir, wenn die lachen, das hört sich an wie so ein Lungeninfarkt. Die sind so. Als würde so ein Delfin sterben, einfach. Die Schlimmsten, das sind die Kurzlacher. Ich hasse diese Menschen. Und dann, ich schwöre, ich erzähle so 10 Minuten eine Geschichte. Ich so, hey, ich habe das gemacht, das so. Und am Ende alle lachen und der Kurzlacher so. Manche Leute kommen nach der Show zu mir, die so, Özcan, Bruder, wie kannst du 2,5 Stunden auf der Bühne stehen und einfach so Geschichten erzählen? Wie merkst du dir das? Leute, ich habe hier oben ganz andere Probleme, okay? Ich kann auf der Bühne gewisse Sachen nicht machen, die ihr bei euch in der Arbeit machen könnt. Wenn du zum Beispiel beim Daimler am Band arbeitest und dein Arsch juckt, du kannst kratzen. Du kannst immer kratzen, immer, während der Schicht. Wenn du beide Hände hast, sagst du deinem Kollegen Micha, mach mal kurz, der so, kein Problem, Özcan, ich bin für dich da. Ich kann immer deinen Arsch kratzen. Du, ich kann auch gerne mal Urlaub nehmen und deinen Arsch kratzen, das ist... Du kannst immer kratzen. Oder wenn du im Büro arbeitest, kannst du am Stuhl reiben. Ja, Chef, ich komm gleich. Ui, heute ist aber... Du kannst immer kratzen. Aber ich kann nicht auf der Bühne. Wenn ich mir auf der Bühne meinen Arsch kratzen will, dann muss ich eine Person spielen. Versteht ihr? Die sich den Arsch kratzt. Dann... Nein, dann muss ich... Da muss ich zu euch sagen, kennt ihr so Leute, die sich am Arsch kratzen? Diese Leute. Warum macht ihr das, Lan? Warum kratzt ihr und was riechst du dran, Lan? Ich habe genug im Fitnessstudio, wie viel? Alle machen das, ja? Was checkt ihr in dem Moment? Was checkst du? Hä? Was checkst du? Was willst du in dem Moment realisieren? So, hä? Was? Guck mal, in dieser Region riecht es immer nach Arsch. Immer. Guck mal, in diesem Bereich immer Arschgeruch. Immer. Ich habe noch nie einen gesehen, der gesagt hat, Maracuja? Ich schwöre dir, es ist Maracuja, Schatz. Ich habe gewusst, irgendwann kommt Maracuja. Warte, liegt es an der Hand? Nee, das ist Maracuja. Schatz, bitte riech mal. Das ist. Schatz, bitte riech. Guck, Maracuja, oder? Warte, bei dir. Kaka. Ja. Das ist Maracuja. Lecker. Stereo. Oh, super. Manche Leute kommen nach der Show zu mir, die so: Bruder, deine Witze sind witzig. So was? Deine Witze sind voll witzig. Leute, ich erzähle doch keine Witze. Witze erzählen eure Freunde. Ich habe auch so einen im Freundeskreis, ich hasse den Typen. Ich hasse den über alles. Der kommt immer so zu mir: Özcan, kennst du den Witz mit den zwei Typen? Kennst du den Witz mit den zwei Typen? Als ob es auf der gesamten Welt nur einen Witz gibt mit zwei Typen. Und ich sage immer, ja, kenne ich, damit er ihn nicht erzählt. Aber der erzählt ihn trotzdem. Ich erzähle trotzdem, okay. Und dann verkackt er den Witz auch noch. Guck mal. Da sind so zwei Typen und die, oder waren es drei? Ja, es waren drei. Einer war behindert und das bist du, Alter. Manche versuchen auch die Sachen, die ich hier auf der Bühne erzähle, draußen weiter zu erzählen. Bitte macht's nicht. Bitte macht's nicht. Ich flehe euch an, ihr macht mein Image kaputt. Nein, guck mal, Leute, ich habe mein Leben der Comedy gegeben. Seit 15 Jahren, ich hocke so zu Hause, ich überlege mir die Gags hier, Dramaturgie, Aufbau, Fallhöhe, Bewegung, Licht, Intro. Und jetzt kommt ihr nach 2,5 Stunden, ich kann's auch. Dann geht ihr nach der Show zu euren Kumpels. Ich war bei Özcan, war Hammer, echt, war gut. Ja, soll ich erzählen? Was? Die Show? Özcan seine Show? Ja, ich war doch dort. Ja, erzähl. Echt jetzt? Kennst du das? Wenn man so ein Auto überholt und dann kommt und Maracuja. Bitte nicht, Leute, bitte. Nein, guck mal, das Ding ist... Nein, danke schön. Nein, das Ding ist, eure Freunde denken dann, ich bin auch so. Verstehst? Und guck mal, Comedy lebt von Timing. Und wenn du ein Wort vergisst, dann geht die ganze Story nicht auf. Manchmal können wir uns aber nicht mal ein Wort merken. Mein Lieber, kennst du das Spiel Stille Post? Kennst du, oder? Ich sag zum Beispiel in dein Ohr Autobahn und dann sagst du ja weiter Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn. Hier kommt am Ende Zwiebelkuchen raus. Warum? Weil dein Gehirn ist normal, deins auch. Deins ist super, perfektes Gehirn. Aber in deinem Gehirn, Morok, ist einiges schiefgelaufen so. Autobahn, Autobahn, Autobahn, Autobahn, Zwiebelkuchen. Und am Ende kommt eine ganz andere Geschichte dabei raus. So entstehen ja auch Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien entstehen dadurch, dass du eine Information bekommst, du kannst sie dir nicht richtig merken und gibst sie falsch wieder. Angela Merkel war im Zoo. Echt jetzt? Angela Merkel war bei den Krokodilen. Echt jetzt? Angela Merkel ist Reptil, Bruder. Wallah, ich schwöre, die beherrscht die Welt. Wir Türken, wir sind Weltmeister im Verschwörungstheorien erzählen. Wir sind the badass motherfuckers of the world. Give it up for the wisdom in the Bronx. Give it up for the nation. Wir sind die allerbesten Verschwörungstheoretiker, die es gibt. Aber wir klären auch auf. Und jetzt werden viele von euch schockiert sein, wenn ihr diese Info bekommt. Das wissen viele von euch nicht. Der Nikolaus, der war Türke. Nachbar der Türke. Hier, türkische Verschwörungstheorie Nummer 1. Der Nikolaus war Türke. Moruk, der heißt Nikolaus, nicht Mehmetlaus, Alter. Ja, aber sein Grab ist in Antalya. Das war früher Griechenland. Übertreib nicht mit deinem Wissen immer, du Wichser. Der Nikolaus war ein griechischer Priester. Der hat das Gold der Kirche genommen und bei den armen Leuten in die Socken reingeworfen. Dann wurde er heilig gesprochen. Agios Nikolaus, der heilige Nikolaus, oder? Jorgum, du weißt, ihr Griechen habt alles erfunden, Malaga. Alles, Malaga, sogar diese Halle habt ihr erfunden. Alles, Porsche habt ihr erfunden. Porsche kommt von diesem griechischen Wort, Posodakis. Das heißt so viel, fährst schnell Malaga. So. Andere Malaga. Auch der Weihnachtsmann hat ja nichts mit dem Nikolaus zu tun, gell? Viele denken ja, das sind so Cousins oder so. Der Weihnachtsmann war jetzt kein Grieche. Überleg mal, der wäre auch Grieche. Rudolfakis! Ella ligo Malaga! Heute pame sto Christmas! Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Der Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola. 1930, in den 30er Jahren, hat Coca-Cola das in Auftrag gegeben. Ich hasse die Coca-Cola-Weihnachtsmann-Werbung an Weihnachten. Ich hasse das Land. I saw the first list of fraud, all the light. I saw the real list of fraud, all the real thing. Weihnachtsmann hat sich einen LKW gekauft, weil die Rentiere haben ja Weihnachtsferien. Dann fährt er durch so eine Winterlandschaft, alles ist eingefroren, Bäume sind eingefroren, Büsche sind eingefroren, die Hütte ist eingefroren, sein Bad ist eingefroren. Der kommt an, der so, jetzt eine kalte Cola, loch, loch, loch, loch, loch, loch. Alter, das ist ja wie wenn so ein Araber durch die Wüste läuft und sich denkt, Habibi, jetzt eine heiße Dusche, Bruder, Wallahi, Bruder, ja. Alhamdulillah, gib mal Wasserkocher, Alhamdulillah, Bruder. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, hört auf damit. An all meine muslimischen Brüder und Schwestern, hört bitte auf damit. Show Moslems. Inshallah, Alhamdulillah, Inshallah, Alhamdulillah. Morok, vor 30 Jahren hat kein Moslem in Deutschland so geredet. Wir haben so oft Inshallah gesagt, Morok, die Deutschen haben es in den Duden reingeschrieben, Land. Aus Verzweiflung, die so schreibt rein, ich kann es nicht mehr hören, bitte. Bitte schreib's rein, ich kann es nicht mehr. Trag alles reinschreiber. Alles, bitte. Hauptsache, die hören auf. Mach Inshallah und Salam Alaikum Kadabra auch reinschreibe. Inshallah, Alhamdulillah. Warum redest du so? Die Leute sollen wissen, dass ich Moslem bin. Maruk, der Christ läuft ja auch nicht mit dem Kreuz durch die Gegend so. Ihr Lieben, versteht mich nicht falsch. Meine Brüder und Schwestern, versteht mich nicht falsch. Guck mal, wenn wir Muslime untereinander so reden, gar kein Problem, weil dein Gegenüber versteht dich. Aber wir übertreiben unsere Rolle inzwischen so, dass wir mit Deutschen so reden und die kommen nicht drauf klar. Die kennen das nicht. Wenn du mit einem Moslem, du so, das ist mein Sohn, der so, Mashallah, der so, danke, Bruder. Du verstehst, aber der Deutsche kriegt Schiss. Mehmet, komm schon morgen in die Arbeit. Inshallah! Alter, der Typ kackt sich viermal in die Hose, dann. Der so, Schatz, zieh den Kopf durch an, wir sind gefickt. Die Taliban sind jetzt in Esslingen. Ja, der Mehmet hat jetzt auch damit angefangen. Ja, der Paradise Mehmet, ja, genau der. Warum lacht ihr bei Paradise? Einer meiner Freunde, Türke, der übelste Verschwörungstheoretiker, der kam letztens zu mir, der so, Özcan, weißt du, warum die Croissants gebogen sind? Nee, warum? Weil du behindert bist. Sag doch, Land, warum sind die gebogen? Okay, mal so. Die Croissants, die waren früher gerade. Aber als die Osmanen nach Europa gekommen sind, haben die wie ein Halbmond gemacht. Das war eine geheime Botschaft. Die Türken kommen. Ach so. Also sie konnten das jetzt nicht mündlich überliefern, sondern immer, wenn eine fremde Streitmacht kommt, dann wird gebacken oder was? Wenn die Türken kommen, gibt's Halbmond-Croissant und wenn Afrikaner kommen, gibt's Baguette oder wie? Jean-Pierre, die Afrikaner kommen! Hier ist eine geheime Botschaft. Die Botschaft ist schon angekommen. Oh. Seit Tagen ist die Botschaft hier. Giuseppe war auch schon da. Einer der übelsten Verschwörungstheorien kennt man jetzt, die Mondlandung. Viele glauben ja nicht dran. Wer glaubt nicht an die Mondlandung? Kurz klatschen. Krass. Wer glaubt an die Mondlandung? Wer war noch nie irgendwo anders außer Feuerbach und Weilimdorf? Kurz. Ja, die Mondlandung, daran muss man doch glauben, Leute. Neil Armstrong, also was ist das für ein Moment gewesen für die Menschheit? Er steigt aus seiner Kapsel aus. Amerikanische Flagge. Ein kleiner Schritt für mich, doch ein großer Schritt für die Menschheit. God bless America. Oh Lord, can you see by the way? Ah. Und den Scheiß glaubt ihr, oder? Ihr Schafe! Die wahre Geschichte erzählt euch keiner. Das schreiben die auch nicht in Bücher. Die wahre Geschichte war so. Neil Armstrong ist aus seiner Kapsel ausgestiegen, der so, ich bin der Erste auf dem Mond, Motherfuckers. Yeah, der Erste auf dem Mond, give it up for the USA. Und dann hat er so auf den Boden geguckt und auf einmal lagen da Sonnenblumenkerne. Dann ist er der Fährte gefolgt, der so. Dann kam man so im Hügel an, sieht da eine türkische Flagge und zwei türkische Astronauten, die haben nicht mal Helm an. Die so, sick at him Helm, oder? Wer braucht Helm an, was? Und die anderen zwei haben so gegrillt an. Und Neil Armstrong so, Houston, we have a problem. Die so, Houston, we have Adana Kebab. So sind wir Türken, Leute. Ich schwör's euch, wir Türken, wir scheißen auf Sicherheitsbestimmungen. Das ist bei uns so. Würden wir auf dem Mond, wir hätten nur kurze Hose. So, was los, dann, was? Oder wir grillen im Kreisverkehr, überleg mal. So. Wir sind so, Türken sind so. Deutsche halten sich aber an Regeln. Deutsche halten sich an Regeln. Aber Türken, wir sind früh in die Türkei gefahren. 3000 Kilometer. In einem Opel Ascona, 18 Leute, so hinten reingequetscht. Wir hatten einen Gurt für die gesamte Familie, Alter. Deutsche fahren ohne Kindersitz nicht mal zum Supermarkt. Ich so, das ist lebensgefährlich, da müssen wir aufpassen. Mein Kindersitz war 3000 Kilometer meine Oma, lang so. Deutsche halten sich an Regeln. Deswegen funktioniert auch Deutschland. Deutschland funktioniert, weil sich alle an Regeln halten. Guck mal, hat heute jemand sein Kind mitgebracht? Kurzes Alter reinrufen, bitte. Wir versuchen, das jüngste Kind zu ermitteln. 13? Jünger als 13? Was? Noch nicht geboren? Achso, deine Frau ist schwanger. Ah, hey. Alles Gute. Ja, was soll ich sonst sagen? Ja, was willst du, wenn jemand... Was soll ich? Oh, geht nicht. Jüngste 12, noch jünger? 11? 10? Okay, das ist gut. Ich hatte letztens eine Show in Frankfurt. Genau an der Stelle habe ich gefragt, hat jemand sein Kind mitgebracht? Und ich schwöre euch, bei allem, was mir heilig ist, Wallahi billahi, ein Türke hat sein Baby hochgehalten, Moruk, so. Als wären wir bei König der Löwen, Alter. Mustafa. Leute, ich sehe das. Ich so, Bruder, was ist das? Der ist so ein Junge. Guck mal, komm nach mir, Alter. Pullan, du Bastard, habe ich gedacht. So, Bruder, ist doch viel zu laut hier drin. Der so, ich habe Watte in seine Ohren gemacht, Watte. Türkenlogik. Ich habe Watte in seine Ohren reingemacht. Deswegen ist nicht mehr so laut für das Baby. Deswegen bringen Türken ihre neugeborenen Kinder immer auf türkischer Hochzeit im Kinderwagen und stellen den Kinderwagen direkt neben die große Box. Warum? Da zieht's nicht so, da wird das Kind nicht krank. Und die Boxen sind nicht so wie hier mit Sound Engineering und so eingestellt. Das macht Ahmed und Mehmet. Die Dinger sind komplett übersteuert. Die Boxen sind so. Du guckst in den Kinderwagen rein, Baby, so. Wenn du, Mario, wenn du das Baby auf den Tisch stellst, so. Mit Schnuller. Deutsche würden das nie im Leben machen. Deutsche würden das nie, die so nach dem Jugendschutzgesetz ist es ganz klar untersagt. Kinder und Jugendliche bis 22 Uhr Gaststättenbetriebe nur in Bewegung Alexa und nur bei 34 Dezibel, sonst nehmen wir einen Ausweich weg und, zurück in die Heimat, ist mir egal. Ihr seid dann keine Deutschen mehr, ist mir auch besser, ist besser so, ja. Arram, pam, pam, pam, pam, dankeschön. Deutsche würden das nie machen, weil Deutsche halten sich an Regeln. Einmal, ich habe mit meinem Nachbarn gespielt, Maximilian. Wir sind beide 10 Jahre alt. Er ist bei mir zu Hause, wir spielen so. Und auf einmal sagt er, ich muss jetzt nach Hause. Warum? Ich muss jetzt schlafen gehen. Maruk ist 17 Uhr lang. Ich weiß, wann soll ich sonst schlafen gehen? Es war um 18 Uhr. Dann kann ich am Morgen gar nicht aufwachen. Überleg mal, wir Kanackenkinder, wir sind 4 Uhr morgens ins Bett. Um 2 Uhr habe ich meinen Vater schlafen gelegt. Weil er Frühschicht hatte, Porsche. Ich so, alles gut, muss er, ja, ich schlafe. Deutsche würden das nie im Leben machen, weil deswegen liebe ich die deutsche Erziehung. Deutsche Erziehung ist wundervoll, weil Deutsche denken nach, bevor sie ihrem Kind was sagen. Weil die Deutschen überlegen sich, was macht das mit meinem Kind? Kann das seine Psyche verändern? Wenn nicht jetzt, vielleicht in 5 Jahren. Guck mal, was sagen Deutsche zu ihren Kindern, was passiert, wenn sie ihr Essen nicht aufessen? Was passiert dann? Hä? Schlechtes Wetter. Schlecht, danke. Das ist die Drohkulisse, Leute. Wenn du das nicht isst, gibt es schlechtes Wetter. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Morgen gibt es schlechtes Wetter. Wisst ihr, was mein Vater zu mir gesagt hat? Der so, Özcan, siehst du diese Brokkoli? Özcan! Wenn du das nicht isst, Olum, das verfolgt dich in deinen Träumen. Leute, ich hatte Albträume, mich haben Dönerspieße verfolgt. Dieser. Ich schwör's dir, ja. Meine Eltern, oh mein Gott. Meine Eltern haben mich psychisch fertig gemacht. Wenn mir etwas nicht geschmeckt hat, meine Mutter hat so gekocht, ich so, mir schmeckt die Suppe nicht, dann hat die gesagt, dann sollst du Gift trinken das nächste Mal. Deine Speiseröhre soll verätzen. Oder wenn du nach der Schule draußen gegessen hast, so nach der Schule Kumpels bestellen Pizza, du so geil, alter Thunfischpizza, du kommst nach Hause voll satt. Deine Mutter, oh, ich hab Mittagessen gemacht, komm, ich hab draußen gegessen. Hoffentlich stirbst du draußen. Hoffentlich erstickst du an deiner Pizza. Oh, das Schlimmste, was meine Mutter zu mir gesagt hat, war dieser Satz hier. Es war der schlimmste Satz. Hätte ich lieber einen Stein auf die Welt gebracht, als dich, Özcan. Überleg mal, ich war 7 Jahre alt. Was das mit deiner Psyche macht. Du hast Komplexe. Ich war so auf dem Spielplatz. Ich guck die Steine an, die so. Deine Mutter mag mich mehr. Meine Kindheit war hart. Ich war als Kind so ein richtig kleiner Bastard. Ich war auch voll hässlich. Hat sich nicht viel geändert, aber anderes Thema. Nee, ich war hässlich, weil meine Mutter hat mir die Haare geschnitten. Warum? Wir haben ein Haus gekauft in der Türkei. Türkenlogik. Wir leben in Deutschland. 11 Monate. Gehen 4 Wochen Urlaub Türkei. Wo kaufen wir Haus? Türkei. Alter, du gehst in die Türkei. Dein ganzes Geld ist dahin gegangen, Land. In der Türkei, wir haben eine Villa, 12 Zimmer. Du läufst so rum, was? Dann kommst du zurück, Deutschland, 1,5 Zimmer, so eingequetscht. Mein Cousin war hinter mir, ich so, nimm deinen Finger aus meinem Arsch, du Wichser. Maracuja? Den muss ich mir merken, der ist gut. Nee, aber das war wirklich so. Nein, guck mal, wir haben so, weil wir ein Haus gekauft haben in der Türkei, ein ganzes Geld ist hingegangen. Und wenn ich meinen Vater gefragt habe, ich so, Baba, ich will Friseur, hat er gesagt, deine Mutter soll ich schneiden. Dann hat die mit der Bastelschere aus der Schule meine Haare. Ich hatte solche Frisuren lang, so, so. Natürlich gibt's Rassismus, wenn wir so aussehen, Alter. Aber ich darf's ja nicht nur schlecht reden. Leute, es gab wunderschöne Momente. Wenn ich die Bilder von früher anguck, mein Herz geht auf, Land. 80er Jahre Türken. Nostalgie. Ist wirklich, wirklich. Auf den Bildern so mein Vater mit Schnurrbart, daneben meine Mutter mit Kopftuch, daneben meine Schwester mit Schnurrbart. Nein, Spaß, Spaß. Die hatte voll Bart, die so. Aber ich war so, in dieser Zeit war ich ein richtig kleiner Wichser, auch in der Schule. Meine Lehrer sind durchgedreht wegen mir. Ich habe immer dumme Sachen reingerufen. Die so, Özcan, was heißt Fenster auf Englisch? Ich so, Fenster. Was heißt Tafel? Tiefel. Jetzt wusste ich, wenn mein Vater zum Elternabend geht und zurückkommt, dann gibt's auf die Fresse. Das war schon klar. Wenn mein Vater zum Elternsprechtag ist, habe ich seine Taekwondo-Klamotten schon an den Eingang gestellt. So. An dem Tag ist er extra früh aufgewacht zum Trainieren. Da so, du kleiner Bastard, ich geb dir nachher. Nobody told you that you really lose alone. Wenn er so nach Hause kam, meine Mutter war schon an der Glocke. Die so, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Meine Schwestern haben die Runden angezeigt, diese. Mein Opa und meine Oma, Live-Korrespondent Türkei. Jetzt kriegt er auf die Fresse, der Bastard. Aber manchmal haben meine Lehrer auch übertrieben. Einmal, ich war in der 5. Klasse, Realschule Weil im Dorf. Danke, Bruder. Achso, Schwester, egal. Ich habe Realschule Weil im Dorf, es war mir langweilig. Große Pause. Ich wollte ein bisschen Stimmung machen. Habe ich Feuerlöscher genommen, bin ins Lehrerzimmer, klipse ab und gebe ihm alle. Aber wie ich lache. Ah, ah. Meine Lehrer haben keinen Sinn für Humor und müssen voll übertreiben und rufen meine Eltern an. Leute, ich komme nach Hause, mein Vater dreht durch. Der sitzt im Wohnzimmer, ich komme rein, der sagt, komm mal her dann. Und er fängt an, mich voll zu beleidigen. Der so, du Schweinefleischgesicht! Du kleiner Bastard, du Arschloch, wenn ich dir auf dein Gesicht scheiße, dann scheiß auf deinen Kopf, du Scheiße, Arschloch. Und auf einmal klingelt es an der Tür. Der so macht die Tür auf, Lan! So, Tom, Baba, ich geh schon. Ich mach die Tür auf, wer steht da? Polizei? Nein, Maximilian. Ich hab die Tür aufgemacht und der so, Özcan? So, ja? Hat dein Vater gerade Kraftausdrücke zu dir gesagt? So, ja, warum? Das musst... Okay. Das musst du dir nicht gefallen lassen. Du kannst deinen Eltern anzeigen, Özcan. Guck, ich habe ein Formular schon mitgebracht. Alter, der Maximilian war so eine Kartoffel, der hat mit seinem Bruder zu Hause Betriebsrat gegründet, Lan. Überleg mal, wegen Taschengeld. 1,5% des Nettoeinkommens steht uns Kindern zu. Aber guck mal, ich kann es ihm nicht übel nehmen, Leute, weil Maximilian hat das nicht gekannt. Er hat gehört, dass ich beleidigt werde. Er hat das nicht gekannt, weil sein Vater hat nie so mit ihm geredet. Das Schlimmste, was Maximilians Vater zu Maximilian gesagt hat, war dieser Satz hier und ich stand daneben. Es war der schlimmste Satz seines Vaters. Maximilian, das ist nicht in Ordnung. Leute, der fängt voll an zu flenden. So. Und dann wollte er zu seiner Mutter und das petzen. Und kennt ihr deutsche Kinder, wenn die weinen und reden wollen, dann würgen die immer nebenher. Oh, morgen gibt's schlechtes Wetter. Du kannst deine Eltern anzeigen, Özcan. Stell dir mal vor, ich hätte das gemacht. Stell dir mal vor, ich wäre zum Jugendamt. Ich so, mein Vater sagt Schweinefleischgesicht zu mir. Oh, das ist aber ganz schön schlimm. Ich komme jetzt mit zu Ihnen nach Hause und dann klären wir das. Okay, komm mit. Du hast Jugendamt an deiner Hand. Überleg mal, was für einen Höhenflug du hast. Du gehst, komm, jetzt zeigen wir es meinem Vater, komm. Dann klingelst du an der Tür, dein Vater macht die Tür auf, du so, komm, sag nochmal, hä? Sag nochmal Schweinefleischgesicht neben Jugendamt, Amtja, hä, komm. Mein Vater wäre in Grund und Boden versunken. Weil für uns Türken gibt's nichts Schlimmeres, wie wenn Leute von außerhalb denken, dass bei uns zu Hause etwas nicht stimmt. Mein Vater hätte so reagiert. Entschuldigen, Herr Jugendamt, vielleicht mein Sohn falsch verstanden. Ich hab nichts gesagt, Schweinefleischgesicht. Ich hab gesagt, ess kein Schweinefleisch, sonst dein Gesicht. Kann ich kurz sprechen, mein Sohn? Kurz sage mein Sohn vier Augen, was er ganz kurz. Also, na, süßstum, Nolusin. Spaß machen, Spaß machen. Karatefühle machen mit. Oh, morgen gibt's schlechtes Wetter. Dann können wir gar nicht zelten gehen. Hey, warum macht ihr Deutschen das, ja? Zelten, ja, zelten. Wir Kanaken, wir blicken das nicht. Weil ihr habt doch ein Haus. Warum geht ihr zelten? Maximilian kam immer mit seinem Zelt. Der so, ich gehe zelten. Ich so, wo? Hier vorne. So, du wohnst doch da, Lan. Ja, aber das ist was anderes. Dann hat er sein Zelt aufgebaut. Daneben das Zelt von seiner Mutter, Zelt vom Vater. Bei uns vor dem Balkon. Meine Mutter und ich standen auf dem Balkon. Für uns war es wieder so eine türkische Serie. Wir so, ai. Arme Deutsche. Özcan, hol sucuk, mein Sohn, komm. Maximilian hatte auch eine antiautoritäre Erziehung. Antiautoritäre Erziehung, sprich, sein Vater hat ihm nie das Gefühl gegeben, ich bin Vater, du bist Sohn, sondern die waren auf Augenhöhe. Deswegen hat Maximilian seinen Vater mit Vornamen angesprochen. Und ich wusste das nicht. Der holt uns vom Killesberger Freibad ab. Wir fahren so nach Hause. Und ich sag so zu ihm, so Maximilian, ich hab voll Bock auf Nice. Der so, warte kurz! Sebastian! Fahr zur Tankstelle! Ich war im Auto, ich so, wer ist Sebastian? Der da vorne! So, ist doch dein Papa, Lan? Ja, ich weiß! Ich so, warum sagst du nicht Papa? In seinem Personalausweis steht Sebastian? Sprichst du deinen Vater nie mit Vornamen an? Überleg mal. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, mein Vater hätte uns abgeholt. Türken fahren immer so Auto, immer. Auch Automatik, egal. Wir sitzen hinten. Maximilian sagt so, ich hab voll Bock auf ein Eis. So, warte kurz. Musa! Fahr mal Tankstelle lang! Musa, hä? Musa, hä? Ağzına sıçtımın oğlu. Ich gucke zu Maximilian, der so, Wisst ihr, Leute, ich liebe es, hier auf der Bühne zu stehen. Das ist das Wunderschönste auf der Welt. Künstler zu sein ist was Großartiges. Und ich muss meinen Eltern danken. Meine Eltern sind wirklich sehr konservative Menschen. Aber in der Kunst haben sie mich immer unterstützt. Nur auf eine Sache ist mein Vater nie klargekommen. Auf Breakdance. Darauf ist er einfach nicht klargekommen. Das ist nicht in seinen Kopf reingegangen. Der hat immer so zu mir gesagt, Leute treten kacke Pisse. Laufen draußen, dann kommt Özcan Reinigung. Dann hast du Kacke an deiner Jacke. Kommst zu Hause, liegst Teppich, Kacke auf Teppich. Ich lieg Teppich, Kacke in mein Gesicht. Leute sehen draußen, scheiß Gesicht. Deswegen habe ich meine deutschen Freunde beneidet, Mann. Meine deutschen Freunde konnten alles machen, aber ich bin sehr konservativ aufgewachsen. Ich komme ja ursprünglich aus Samsun. In der Türkei. Und krass, ihr auch, oder was? Ist mir doch scheißegal, Alter. Das ist so typisch türkisch. Egal welche Stadt. Ich auch. Wenn wir Türken uns kennenlernen, wir fragen nicht mal nach dem Namen, sondern die erste Frage ist, aus welcher Stadt du kommst. Das ist viel wichtiger. Merhaba. Aus welcher Stadt kommst du? Ist egal, welche Stadt du sagst, die Reaktion kommt. Samson, aber mein Vater, sein Bruder, dem sein Cousin, der hat einen Autoladen und dann ist einer durch. Am Ende bist du mit dem Typen verwandt. Der war meine Schwester, ich wusste es nicht so. Aber es war wirklich so, meine Eltern sind sehr konservativ, deswegen meine deutschen Freunde, die durften alles machen, alles. Einmal hat mir ein deutscher Kumpel mal einen Film ausgeliehen. Ihr wisst schon, was für ein Film? Die heutige Jugend ist verwöhnt, die blickt es gar nicht. Die 16-, 17-, 18-Jährigen hier drin, die sagen, was meint der? Was für Filme ausleihen? Ihr seid verwöhnt, Alter. Wenn ihr nachts in eurem Schlafzimmer sitzt mit eurem Computer und dann kriegt ihr so Bauchkribbeln, dann kommt der Teufel. Geh doch auf diese Internetseite. Okay. Dann geben die ein www.hamster.com. Dann kommt der Vater rein. Was ist hier los? Papa, jemand hat X gedrückt. Ich weiß nicht. Echt? Der X gedrückt hat, hat ja auch die Hose runtergezogen, oder was? Aber meine Generation, Leute, was wir für so einen Pornofilm alles durchgemacht haben. Oh, jeder hatte im Freundeskreis diesen einen Perversen. Jeder hatte diesen einen Perversen, der hatte immer solche Filme. Bei mir war es Maximilian. Der hat immer so zu mir gesagt, ich hab Filme von meinen Eltern. Ich so, echt, wie heißen die Filme? Nein, du verstehst nicht. Ich hab Filme von meinen Eltern. Dann hast du den angefleht, du so, Maximilian, kannst du mir so einen Film ausleihen? Ich weiß nicht. Komm bitte nur einen Tag. Der so, okay, ich will ihn morgen früh um 8 Uhr wieder haben. Als ob er die Stadtbücherei ist, der Bastard. Dann hat er dir so einen Teil gegeben, Lan. VHS. So eine Kassette. Aber diese Kassetten, die hatten eine gewisse Aura. Wenn du so einen Film hattest und du hast ihn in deinen Rucksack getan, bist damit rumgelaufen, andere Männer, die haben das gespürt. Ich bin so mit dem Film so rumgelaufen, in meinem Rucksack, da stand so ein Typ an der Bushaltestelle, der so, ich weiß. Ich hab auch einen. Ich komme jetzt nach Hause mit meinem Film, es ist 22 Uhr. Meine Eltern sitzen im Wohnzimmer, mein Vater ist gerade von der Spätschicht nach Hause gekommen und die gucken indische Serie. Aber das Wohnzimmer ist eigentlich mein Zimmer. Okay, ich merk schon. Für alle Nicht-Kanaken hier drin. Ich erklär's euch kurz. Wir hatten eine Dreizimmerwohnung. Meine Schwestern haben im Kinderzimmer geschlafen. Meine Eltern haben im Schlafzimmer geschlafen. Ich musste jeden Abend ins Schlafzimmer meine Matratze holen und ins Wohnzimmer bringen. Das war mein Zimmer. So war das damals. Übrigens, bei dieser Geschichte bin ich 15 Jahre alt. Ihr wisst, wie man mit 15 ist. Pubertät, Testosteron, Überschuss. Überall reiben, wo geht. Ich komme nach Hause, meine Eltern gucken indische Serie. Eine Folge geht 7 Stunden, Alter. Immer die gleichen Serien. Madhubala, Mogodungudi. Der Mann kommt nach Hause, erwischt seine Frau beim Fremdgehen. Der so, Gariongarai. Magadangandandai. Und meine Mutter auch vom Fernseher, die so eine Hure. Ai. Wie kann die das Ranjit antun, ja? Orospo seni. Orospo. Irgendwann ist 1.30 Uhr. Meine Eltern gucken immer noch. So, Baba, wollt ihr nicht langsam schlafen gehen? Er so, warum? Ich meine, er weiß es ja nicht. Ich habe an dem Abend eine ganz andere Mission vor mir. Entspannt euch, ich bin 15 bei dieser Geschichte. Ich liege auf meiner Matratze, ich so, scheiß drauf, Moruk. Ich bleib jetzt so lange wach, bis sie ins Bett gehen. Und dann gucke ich mir den Film an, Alter. Und dann werde ich allen zeigen, was ich drauf habe, Alter. Die werden dann schon sehen. Und dann werde ich einfach. Und dann bin ich eingeschlafen. Hab den Film nicht angeguckt. Am nächsten Morgen um 6.30 Uhr hat mich der Teufel aufgeweckt. Özcan. Özcan, wach auf. Ich so, Satan, lass mich noch schlafen. Özcan, du musst gleich den Film zurückgeben. Ich so, stimmt, der Film. Ich bin gleich zu meinem Rucksack, hab die Kassette geholt und unseren Videorekorder angemacht. Aber unser Videorekorder war kein Videorekorder, sondern der Anführer von den Transformers. Ich mach ihn an, der so, schrie, schrie, schrie, schrie. Ich hab ihn erst eingeschaltet, Alter. Ich mach die Kassette rein. Ich so, psch, nicht so laut. Jetzt habe ich in der einen Hand die Fernbedienung vom Fernseher und in der anderen Hand die Fernbedienung vom Videorekorder. Warum? Falls jemand reinkommt, mache ich beides aus und tue so, als würde ich schlafen. Für was anderes hast du jetzt keine Hand frei? Egal, Hauptsache geguckt, bisschen am Matratze reiben. So. Leute, entspannt euch, ich bin 15. Der Film geht los, typische 90er-Jahre-Film. Feuerwehrmann kommt rein, warum liegt hier Stroh? Und jetzt kommt gerade die Szene, wo die Frau sich so entblößt. Ich sehe das, ich so, abo. Und in dem Moment, Leute, Schlafzimmertür. Klack, klack. Und wenn du aus dem Schlafzimmer rauskommst, ist ein kleiner Flur und da die Tür zum Wohnzimmer und da steht der Fernseher. Ich höre nur klack, klack und mach sofort beides aus und tu so, als würde ich schlafen. Aber unser Videorekorder. Schrie, schrie, schrie. Als wird der Feuerwehrmann rausschreien. Alarm! Alarm! Leute, mein Vater kommt ins Wohnzimmer. Schrie. und guck mal, was für ein billiger türkischer Schauspieler ich bin. Özcan! Özcan, wach auf, lan! Papa hat Schule angefangen, oder was? A, B, C, D, F, L, M, K, R, S, O, P, T, L. Oğlum, was guckst du gerade an? Baba, nix. Özcan, was ist im Videorekorder drin, oğlum? Baba, da ist nichts drin. Nix, ha? Mach den Videorekorder an. Dann haben wir den Film zusammen angeguckt. Mein Vater hat dann gesagt, diese deutsche Feuerwehr war ja. Egal wo brennt, die kommen alle. Auch so meine Jugendzeit war richtig hart, Leute. Als ich 17, 18 Jahre alt war, war für mich richtig schlimm, weil ich bin in keinen Club, in keine Diskothek reingekommen, weil ich niemanden aus dem Nachtleben gekannt habe. Jetzt inzwischen bekomme ich Nachrichten von diesen Clubs. Perkins Park hat mir letztens eine E-Mail geschrieben. Hallo Özcan, wir finden das großartig, was du machst. Du bringst Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen. Das ist auch unser Konzept im Perkins Park. Gerne würden wir dich einladen. VIP-Tisch, Flaschen gehen aufs Haus. Komm mit deinen Freunden. Dann habe ich geantwortet. Ich so, fuck you. Fuck you. Fuck you. Maruk. Ich bin da 20 Jahre lang nicht reingekommen, Alter. Jetzt bin ich berühmt, komm vorbei, VIP. Warte ganz kurz, aus einer VIP, du Bastard. Ich scheiß auf deinen Club, Lan. Ich scheiß auf deinen Club. Leute. Hey. Nein, wartet, nicht, dass ihr es mir übel nehmt. Nicht, dass ihr denkt, Höhenflug oder was. Nein, ich bin inzwischen 41 Jahre alt. Ich habe graue Haare. Was soll ich im Club? Mit so 18-jährigen Zahnspangen. Ich bin nie reingekommen, Lan, nie. Einmal der Türsteher vom Perkins Park, der sieht mich von 300 Metern, geht auf die Straße und macht so. Überleg mal, vor allen anderen Leuten. Ich habe mich in meiner Ehre verletzt gefühlt. Ich wollte sowieso nur Zigaretten kaufen, du Bastard. Wir sind nie reingekommen, Lan, wegen diesen Türstehern, Alter. Ich versteh's nicht, die sind doch auch von uns, Lan, das sind auch unsere Leute. Die sind auch nicht reingekommen. Dann haben sie sich zum Beruf gemacht, dort rumzustehen. Ich schwöre, ich hasse Türsteher. Mein Nachbar, dem sein Kumpel ist Türsteher, der Typ nimmt seinen Job so ernst, der hat bei sich im Keller so einen Türrahmen aufgebaut, der trainiert nachts alleine, der so. Nee, Alter, komm, das geht nicht, Alter. Nee, auf gar keinen Fall, Alter, nehm mal. Der hat so ein Schienensystem auf dem Boden. Da sind so Gummipuppen dran, die laufen dann immer so durch. Heute nur Begleitung. Okay, Bruder, dann gehe ich wieder zurück. Wir sind nie reingekommen. Und jeder Kanacke hier drin, jeder Kanacke kennt diesen Moment hier, diesen. Jeder Kanacke kennt diesen Moment hier, diesen. Okay, dann nicht. Kein Problem, kann ich verstehen. Ich hätte mich auch nicht reingelassen. Wir sind nie reingekommen. Ich weiß, meine deutschen Freunde hier drin, die denken sich so, hä? Warum seid ihr nicht reingekommen? Hattet ihr etwa kein Geld für den Eintritt? Doch, wir hatten Geld. Nur wir hatten ein anderes Problem, das war dieses Problem hier. Wir sind nie reingekommen. Und auch für meine deutschen Freunde hier drin, wenn ihr Kanaken sehen wollt, wie sie sich von ihrer besten Seite zeigen, höflich, zuvorkommend, immer lächelnd, stellt euch vor eine Diskothek und schaut euch diese Schauspielerei an. Türken und Albaner, Hand in Hand, Zweierreihe, Alter. Immer ein Lächeln im Gesicht. Immer freundlich. Geh ruhig vor, Bruder, kein Problem. Und dann so Pseudodialoge, damit es der Türsteher hört. Bei uns an der Universität hat Professor auch gesagt. Was studierst du? Maruk, nicht so schwere Fragen, hör auf. Ne? Wir sind nie reingekommen, nie. Einmal, ich wollte in den Club mit meinen besten Freunden, Gökhan, Mehmet und Ali. Kanakenquartett. Wir haben diese Schauspielphase hinter uns und stehen vorne beim Türsteher und der scannt dich ja erstmal. Der guckt dann alle vier so an. Und dann so richtig dumme Fragen. Wart ihr schon mal hier drin? Ja, du lässt uns ja nie rein, du Bastard. Sorry, Jungs, heute nicht. Und morgen? Morgen ist hier zu. Egal, wir kommen trotzdem. Dann haben die so Ausreden gesucht. Die so, deine Schuhe passen nicht. Doch, Schuhgröße 42, passt perfekt. Weil ich wusste, dass ich nie reinkomme, habe ich mir einen Spaß draus gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn ich drinnen keinen Spaß haben kann, dann draußen. Ich habe mich verkleidet. Einfach so. Ich bin einmal als Cowboy Perkins Park gegangen. Richtig, mit Cowboy-Hut, Lederweste, Cowboy-Stiefel und bin so vom Club gelaufen. Ich so, Ben, I'm in my car, Night Joe, I've been in my ear a long time ago. Ready to come from, ready to go, ready to come from, cut night. Howdy. Was ist los? Wie bitte? Ich komme nicht rein? Kein Problem, dann reite ich Richtung Süden. Ben, I'm in my car, Night Joe. Scheiß drauf, Modok. Deutsche kommen immer rein. Deutsche kommen immer rein, egal was ist. Die kommen vom Cannstatter Basen mit Bierkrug besoffen, 4,8 Promille. Die machen nicht mal Schauspielerei, die so la la la la la la la. Der kommt trotzdem rein, egal was er macht. Der so, oh, ich muss scheißen, ich scheiße jetzt vor dem Club hier, ja, super. Der kommt trotzdem rein, mit Kacke an der Hose kommt er rein. Sogar wenn er reinläuft, sagt der Türsteher, Maracuja, super, auf geht's. La la la la la la la la la la la. La, la, la. Dann sagt der Türsteher zu uns, geht mal beiseite. Geht mal beiseite heißt übersetzt, eure bisherige Schauspielerei hat gar nichts gebracht. Und ihr müsst jetzt in Standby-Modus gehen. Das ist Stiftung Warentest, ob du aggressiv wirst. Du bist so stark. Mehmet, inshallah kommen wir rein, Bruder. Kommt, Jungs, wir machen das Disco-Gebet. Auf einmal kam Maximilian. Özcan? Hey, Maximilian, was geht? Warum stehst du hier draußen rum? Wir kommen nicht rein. Hä, warum das denn? Habt ihr etwa kein Geld für den Eintritt? Doch, Maruk, wir haben Geld, nur der Türsteher lässt uns nicht rein. Hä? Warum das? Soll ich mal mit dem reden? Nee, lass lieber. Doch, ich rede mit dem. Hey, hör mal zu, warum kommt er nicht rein? Halt deine Fresse, du Missgeburt! Dann hat der Türsteher zu uns gesagt, stellt euch noch mal auf. Und dann hat er etwas psychologisch sehr Kluges gesagt. Er wollte uns zeigen, ich habe ein großes Herz, aber mehr kann ich für euch nicht tun. Und dann hat er diesen Satz hier gesagt. Ihr zwei kommt rein, ihr zwei aber nicht. Und dann, was denken sich diese Türsteher, ja? Was denken die? Wir sind beste Freunde, Alter. Wir sind rausgekommen, um zusammen Spaß zu haben. Gökhan und ich kommen rein, Mehmet Ali nicht. Scheiß auf Mehmet Ali, wir sind reingegangen. Leute, ist Perkins Park, ne? Und wenn du durch diese Clubtür durchgehst, du verwandelst dich. Das ist keine Clubtür, das ist das Stargate. Sobald du da durchgehst, machst du eine Metamorphose durch und verwandelst dich. Frauen werden zu Beyoncés. Sobald eine Frau durch diese Tür durchgeht, die verwandelt sich in Beyoncé. Frauen sind perfekt auf einen Arm vorbereitet. Die so, bei dem Lied stehe ich so dran, dann werde ich so machen. Bei dem Lied tanze ich so. Yeah. Frauen sind perfekt auf einen Arm vorbereitet. Wisst ihr auch warum? Weil Frauen perfekte Wesen sind. Frauen sind intelligente, strukturierte Menschen. Frauen sind einfach perfekt in dem, was sie machen. Guck mal, ein Tagesablauf einer Frau. Ich stehe um 4 Uhr morgens auf, dann mache ich mich erstmal ready, dann gehe ich ins Fitnessstudio, dann komme ich nach Hause, dann tue ich duschen. Ich nehme um 7.03 Uhr die S-Bahn, dann fahre ich nach Stuttgart und dann treffe ich mich mit Internet, dann gehe ich in die Arbeit, dann mache ich meine Unterlagen. Um 12 Uhr treffe ich mich mit Melanie und mit Saskia, dann gehen wir zum Starbucks, ich trinke Chai Latte so wie immer, ich komme nach Hause, ich mache mir die Nägel, ich gucke 2 Netflix, ich gehe schlafen. Perfekter Abend, Alter. Frauen sind perfekt, Männer wachen so auf. Schatz, wo ist meine Hose? Ich hab verschlafen, wo ist meine Hose? Ach so, ich hab mit Hose geschlafen. Und wisst ihr, warum Frauen in einen Club gehen? Hä? Wisst ihr, warum Frauen in einen Club gehen? Ist doch klar, Alter. Frauen gehen aus einem Grund in den Club. Die wollen einfach nur Spaß haben. Hört auf mit euren scheiß Vorurteilen gegenüber Frauen. Fuck you. Männer gehen aus einem Grund in den Club. Männer wollen Fleisch. Und deswegen verwandeln sie sich auch, wenn sie durch diese Tür gehen. Die werden dann entweder zu Löwen oder zu Hyänen. Löwen, das sind die schönen Männer. Die sind muskulös, haben ein schönes Fell, Mähne, Haare voll, Zähne perfekt. Der Löwe ist der König, wenn er in einen Club reinkommt, der so verwandeln sich alle Frauen in Antilopen. Der Löwe ist der König des Dschungels. Und die Antilope, du bist so stark. Und der Löwe geht mit der Antilope um 1 Uhr nach Hause. Die Hyänen, das sind die hässlichen Männer. Die bleiben bis 4.30 Uhr. Das sind die Aasfresser. Die nehmen das, was übrig bleibt. Hey, da bewegt sich noch was. Verpiss dich lang, ich bin der Hausmeister, du Bastard, Alter. Ihr Wichser, mein Arsch tut noch von gestern weh. Ich war jahrelang nicht mehr im Club. Ich war jahrelang nicht mehr weg, weil ich habe 7 Jahre lang keinen Alkohol getrunken. Aber letztens bin ich weggegangen und ich gib's zu, ich habe Alkohol getrunken. Ich bin kein Show-Moslem, ich habe Alkohol getrunken und jetzt... Ja, ich weiß, oh, einige sind jetzt enttäuscht, die so, was bist du für ein Moslem, Mann? Stellt sich auf die Bühne, bravo, Özcan, bravo, du hast Alkohol getrunken. Ich komme nie wieder zu deiner Show, du Bastard, Alter. Du trinkst Alkohol, Alter, was bist du für ein Moslem, Alter, Mann? Ich komme nie wieder zu deiner Show, Alter. Mehmet, wir gehen nie wieder zu Özcan, Alter. Der trinkt Alkohol. Was macht der Puff auf morgen, Bruder? Ade, ade. Ich war letztens, ich gib's zu, ich habe wirklich 7 Jahre lang keinen Alkohol getrunken, aber letztens bin ich zu meinen Cousins gegangen und die haben einen Gin-Tonic-Abend gemacht. Meine Cousins, wie soll ich sie beschreiben? Gott liebt sie. Wirklich, die sehen Hammer aus. Das sind Zwillinge, eineiig. Nein. Nein, eineiige Zwillinge. Eineiig, die haben nur ein Ei, dieser. Bruder, wir gehen H&M. Nein, nein, Sarah, Alter, was ist los? Ey? Nein, es sind eineiige Zwillinge und Gott liebt sie wirklich. Die sind muskulös, tätowiert, komplett. Die sind so auf die Welt gekommen, tätowiert sind die auf die Welt gekommen. So. Und die, aber die haben so ein Teddy-Gesicht, so schöne Augen. So. Wenn die so reinkommen, alle Frauen lieben. Sobald die reinkommen, alle Frauen sind so, oh mein Gott. Ah. Wenn ich reinkomme, sind Frauen so. Und meine Cousins machen so Gin-Tonic-Abend, die saufen so, ich komm rein, ich so, ey, Semi, Meli, was geht? Die so, das ist ja nix, Alter, Gin-Tonic, ja. So, geil, Mann, viel Spaß, das soll ich dir auch einmal. Ich so, Meli, ich trink nicht. Der so, Mordok, ich mach trotzdem. Ich so, Meli, ich trink keinen Alkohol, Mann. Der so, trink doch, Mann. Ich so, ich trink seit 7 Jahren keinen Alkohol. Halt deine Fresse, trink jetzt! Ich so, ich trink keinen Alkohol. Dann kam der Teufel, trink doch. Ich trink keinen Alkohol. Ich hab 7 Jahre lang keinen Alkohol getrunken. Aber den Film hast du doch auch angeguckt. Das ist ein Argument. Leute, ich trinke 2 Gin Tonic, danach I believe I can fly. Ich bin voll besoffen mit meinen Cousins zu Hause. Wir tanzen, wir machen albanische Party. Kennt ihr albanische Party? 3 Typen, keine Frauen. Bruder. Wir lachen uns kaputt, wir bauen uns zu Hause. Wir so, wir tanzen so, wir lachen uns kaputt. Irgendwann sagt Meli, komm, wir gehen in die Stadt. Ich so, okay, ich rufe Taxi, Bruder. Wir tanzen zu Hause, wir lachen uns kaputt, laufen die Treppe runter, Taxi steht da. Ich mach Taxitür auf, aus dem Taxi stinkt's nach Wodka, weil der Fahrer war besoffener als wir 3 zusammen. Der hat so am Lenkrad geklebt, der so. Ich so, können Sie uns in die Stadt fahren? Der so, ein Moment. So, fahr doch, ne? Ich hab doch gesagt, ein Moment. Taxi fährt von selbst. Alexa, fahr uns in die Stadt. Dann ging der Kofferraum auf und seine Frau Alexa ist ausgestiegen und hat uns in die Stadt gefahren. Wir kommen in der Stadt an, wir stehen vorm People und auf einmal die 2 Gin Tonic ballern bei mir ins Gehirn rein. Und ich so, boah, scheiße, Alter. Ich so, Meli, guck mal, Modok, ich bin jetzt schon besoffen. Wir müssen da reingehen und wir trinken noch weiter. Dann bin ich total schaden. Dann machen vielleicht Leute Videofotos und so. Das ist ja voll Blamage. Wenn ich nachher zu dir sage, Meli, ich kann nicht mehr, wir gehen, dann gehen wir sofort. Und mein Cousin so, auf jeden Fall, Alter. Wir gehen dann sofort, Özcan, wir gehen sofort. Aber wohin gehen wir dann? Wir können in meinem Arschloch schlafen. Leute, gesagt, getan, wir gehen rein, Eskalation. Oh mein Gott, wir sind rein, durcheinander, kurze, Murze, dies, das. Ich bin total, es gibt ja verschiedene Stufen des Besoffenseins. Stufe 1, das kennt jeder von uns. Du bist so, wie wir bei meinen Cousins zu Hause, so, hey, du tanzt so ein bisschen, das kennt jeder. Stufe 2 ist, du bist so wie Stufe 1, nur du machst Sachen, die du am nächsten Tag übelst bereust. Du bist so, hey, was geht, hast du auch einen Pimmel? Dein Schwanz war in meinem Mund, du Idiot. Warte, ich mach's halt. Warte, ich verlinke den Hodja aus der Moschee, warte. Keine gute Idee. Stufe 3 ist Endstufe, das kennt man ja auch, Photosynthese-Stufe. Du bist um 4 auf der Tanzfläche so. Oh, oh, wallah, ich trinke nie wieder. Oh. Ich bin jetzt Stufe 7. Bei mir ist komplett eskaliert. Ich habe Filmriss. Ich bin irgendwo im People aufgewacht. Ich guck, mein Cousin ist weg. Ich so, Meli, Meli, wo ist Meli? Leute kommen auf mich zu, bist du nicht Özcan? Ich so, nein, nein, gib mal einen Euro, gib mal einen Euro. Ich so, Meli, wo ist Meli? Ich beobachte die Leute, Frauen gehen so richtig ab, die so Beyoncé-Style, die so, yeah, yeah, yeah. Typen laufen so vorbei und kennt ihr das? Wenn eine Frau so Beyoncé-Style tanzt und der Typ läuft vorbei, dann macht die so eine Einladung. Und Männer docken dann immer an. Andocken ist einfach, nur danach können wir Männer nicht abliefern, weil wir sind Bewegungslegastheniker. Verstehst du? Frauen können Hammer tanzen, die so hier, hier und du bist voll überfordert. Du so. Micha, komm, komm, komm! Mach langsam. Mach bitte langsam. Micha, komm nicht mehr! Ich sehe das, ich so, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet, Alter? So, Meli, Meli. Ich stelle mich an die Bar, neben mir war so ein Typ auf Crystal Meth, der so. So, ist alles okay? Der so, ja, ja, ich bin nur müde. So, Meli, wo ist Meli? Auf einmal läuft mir Gökhan entgegen. Ein Freund, den ich seit Jahren nicht gesehen habe. Ich so, Gökhan, Gökhan, dich hat Gott geschickt. Und der so, und dich der Teufel, Özcan. Wie siehst du aus? Ich so, Gökhan, bitte helf mir raus, Gökhan, bitte. Gökhan nimmt mich an den Arm. Wir laufen raus. Puh, Sauerstoff. Wir sind Arm in Arm, total besoffen. Und Männer, wenn sie besoffen sind, Arm in Arm, fangen sie an zu weinen und die dümmsten Dialoge auf der Welt. Gökhan, du bist mein Bruder, Gökhan. Özcan, du bist mein bester Freund, Lan. Ich liebe dich, Lan. Warum sind Frauen so scheiße, Özcan? Ja, Mann, Gökhan. Warum sind Frauen nicht so wie du? Gökhan? Gökhan, hör auf, Gökhan, bitte, hab mal Gökhan. Komm, wir gucken Brokeback Mountain. Dann kam Maximilian von hinten. Ich hab ein Zelt! Kennt ihr das? Jeder von uns hat diesen einen Freund, mit dem er so nach Hause geht, wenn er die letzte S-Bahn verpasst hat. Nach dem Club, so besoffen. Und das sind die Freunde, die dann mit dir so nach Hause gehen, dir eine Geschichte erzählen, kotzen und dann einfach weiterreden, als wenn nichts passiert. Ich habe so einen Freund, der heißt Patrizio, ich nenne ihn auch den Exorzist. Alter, der Typ kotzt einen Strahl, der tötet Katzen damit so. Wir sind nach dem Club mal so nach Hause gelaufen, der so, oh, why you? Ich sag dir ganz ehrlich, die Frau hat mir eine Nummer aufgeschrieben, ich habe ihr dann gesagt, pass auf. Die soll das dann eintragen direkt, so. Du bist so ekelhaft. Oh, was ist los, was, was? Nix, nix, mach nur die Tortellini aus deinem Gesicht, Alter. Wisst ihr, warum ich jahrelang keinen Alkohol getrunken habe? Ich habe jahrelang selber als Barkeeper gearbeitet, in der Marshallbar und im Mesh. Wir waren besoffen, genau da, du Alkoholiker. Wir waren besoffen, die Leute waren besoffen, aber irgendwann hat mir das nichts mehr gegeben, dann habe ich aufgehört zu trinken. Wenn du Barkeeper bist, hast du voll viele Freunde, übel viele Freunde. Alle kommen in die Bar rein, Özcan, Bruder, was geht, Bruder? Oh, Özcan abi! Mach mal ein bisschen mehr Jackie rein, Bruder. Albaner kam manchmal rein, die so, Bruder, mach mir eine Flasche Jack Daniel mit Coca-Cola. Eine ganze Flasche? Ja, ich muss was vergessen. Und ich hab das gehasst, Leute. Ich hab das gehasst. Nicht dieses, mach mal ein bisschen mehr Jackie rein. Das hat mir nichts ausgemacht. Das sind ja meine Freunde. Das hat mich angekotzt. Hand geben, umarmen, küssen, ekelhaft. Ekel. Ich bin Hypochonder. Ich hasse das, wenn Menschen berühren. Du weißt nie, wo die Hand. Oh, Özcan, geile Show, Bruder. Geil. Ekelhaft. Ich hasse es, wenn mir Menschen die Hand geben. Ich tue sofort desinfizieren, waschen. Bei mir ist richtig schlimm. Ich bin immer so. Ich meine, Frau heißt Sakrotan. Versteht ihr? Ich nehme die Scheiße ernst, Leute. Ich bin wirklich so. Ich bin immer Hypochonder. Ich taste meinen Körper ab. Ich so, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin jeden Abend in einer Notfallambulanz. Immer. Ich bilde mir immer ein, dass ich Krankheiten habe. So, alle Ärzte kennen mich. Sobald ich reinkomme, die verdrehen die Augen schon. Wieder der Psycho, Alter. Was will der? Alle kennen mich. Krankenwagenfahrer geben mir Lichthupe. Özcan, was geht, Alter? Bei mir ist richtig schlimm. Wirklich. Ich taste immer meinen Körper ab. Ich habe 2 Jahre lang geglaubt, ich habe Gebärmutterhalskrebs. So, Doktor, guck noch mal richtig, bitte, ja, bitte. Was soll das heißen? Ich bin keine Frau. Dann guck doch, du Bastard. Bei mir ist richtig schlimm. Hypochondrie ist was Schlimmes, weil du erkennst sofort Symptome an dir. Sofort. Mir reicht schon eine Dokumentation im Fernsehen. Letztens kam eine Doku über Lungenembolie. Ich switch so durchs Programm. Ich so, switch, switch. Auf einmal kam so, Lungenembolie hat folgende Symptome. So, ach du Scheiße, Alter. Stechen in der Brust. Jetzt, wo du sagst. Übelkeit. Maximilian. Aber die Hypochondrie hat mir mein Leben gerettet, Leute. Die Hypochondrie hat mir mein Leben gerettet. Und ich muss euch diese Geschichte sehr detailliert erzählen, weil sonst versteht ihr sie nicht. Ich habe damals aufgehört zu rauchen. Einen Tag später bin ich aufs Klo gegangen und habe groß gemacht. Was, da hinten, was, du kackst auch, Alter, was? Ich habe groß gemacht und danach habe ich das gemacht, was jeder von uns macht. Ich bin aufgestanden und habe erstmal geguckt. Weil man guckt ja immer rein, was habe ich heute kreiert? Wow, so eine Schleife hatte ich schon lange nicht mehr. Und ich gucke jetzt in die Schüssel rein und das Ding da drin ist Schwarzlack. Und ich habe erst gedacht, mein iPhone ist reingefallen. Und guck mal, wie dumm ich bin. Guck mal, wie dumm ich bin, wie dumm ich bin. Ich sehe das, ich so, krass. Mein Körper entgiftet. Ich, Idiot, habe jetzt gedacht, weil ich aufgehört habe zu rauchen, dass der Teer aus meiner Lunge. Rektal ausgeschieden wird. Als ob ich bei der Autobahnmeisterei arbeiten würde, Alter. Wir kriegen die A81 nie fertig. Özcan, ich komm, Michael. Schlag! Danke, Özcan. Ohne dich hätten wir es nie geschafft. Du bist super. Hier vorne noch. Fuap! Danke, Özcan. Du bist klasse. Dankeschön. Das geht 4-5 Tage so. Am 5. Tag, ich guck in die Schüssel rein. So, Alter, ich hab doch nicht so viel geraucht. Und auf einmal kamen die Stimmen. Es stimmt was nicht. Vielleicht bist du krank. Check das lieber. Ich so, oh mein Gott, vielleicht stimmt was nicht. Ich bin gleich ins Internet, hab eingegeben, Kaka schwarz. Und dann kam erstmal Nesquik-Werbung. Und dann das erste Suchergebnis, Neckdoktor. Ich klick drauf und dann stand dort Folgendes. Schwarzer Stuhlgang, Klammer auf, Teerstuhl, Klammer zu, ist ein Anzeichen für Magen-Darm-Blutungen. Ich lese das, ich so. Nein. Ich hab Magen-Darm-Blutungen. Ich hab gleich Pflaster gegessen, so. Dann habe ich im Krankenhaus angerufen. Ich so, hallo, hier ist Özcan Kosa, wir wissen Bescheid, wir haben Ihre Nummer schon gespeichert. Ich hab Teerstuhl. Was? Wie lang schon? Schon seit 5 Tagen. Kommen Sie sofort ins Krankenhaus, das hast du noch nie zu mir gesagt. Leute, ich renne aus meiner Wohnung raus ins Krankenhaus. Ich habe hier gegenüber gewohnt. Ich komme rein in die Notambulanz und da ist ja jeden Abend ein anderer Arzt, der Notdienst macht. An dem Abend war so eine Russin mit einer Föhnfrisur. So eine Oksana Kalaschnikova oder so. Ich komme rein und die so, hallo, was ist Ihr Problem? Ich bin dann so nach vorne, ich so, ich scheiße Asphalt. Die so, kein Problem, nehmen Sie kurz Platz, ich mache eine Diagnose. Ja? Und dann hat sie ihre 2 Finger genommen, ist an mein Auge gegangen und hat so gemacht. Die so, Sie haben nichts. So, Morok, seit wann ist mein Arschloch in meinem Auge? Auf einmal kam ein Arzt rein im weißen Kittel, der so, wer ist diese Frau? Ich so, keine Ahnung, ich habe sie auch noch nie gesehen. Dann haben sie sie wieder in den 4. Stock hoch. Und dann wurde ich untersucht und ich hatte wirklich Magen-Darm-Geschwür und musste sofort notoperiert werden. Ich hasse Krankenhäuser. Ich war sehr oft in meinem Leben im Krankenhaus. Mein Bruder, wie heißt du denn? Efendim? Cedric. Cedric? Cedric mit C? Aus welchem Land kommst du? Deutschland? Du siehst aber aus wie ein Türke. Alter, ich heiße auch Cedric Morok, Alter. Nein, Spaß, Brudi. Guck mal, mein Lieber, du siehst du die Narbe hier an meiner Hand? Komm ein bisschen näher, du kannst ruhig aufstehen. Bruder, komm doch her, guck doch, ne? Komm, siehst du die Narbe an meiner Hand? Nee, siehst du? Ah, oh. Fick dich, Cedric. Hol die Tücher, ihr Wichser! Nein, Bruder, du hast diese Narbe hier gesehen, oder? Guck mal, Leute, ich habe hier an meiner Hand eine große Narbe, weil ich bin damals, als ich im MASH gearbeitet habe, auf Glasscherben gefallen und meine Hand war hier in der Mitte gespalten. Folgende Geschichte. 2 Mädels bestellen Cocktails. Ich so, ich bringe sie euch gleich. Ich laufe zu meinem Kollegen, ich so, mach mal 2 Aperol Sauer. Er legt sie aufs Tablett, ich laufe zurück, ich rutsch aus, die Gläser fallen auf den Boden, ich mit meinem Gesicht drauf und im letzten Moment habe ich meine Hand davor und ich so, wow, Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Ich guck meine Hand an, ich sah aus wie Thaddäus. Meine Hand ist in der Mitte gespalten, Blut spritzt raus wie in so einem billigen Horrorfilm. Ich so, Hilfe, Hilfe, Hilfe. An dem Abend war Technoparty. Ich so, Hilfe, ich bin in die Tanzfläche. Hilfe, Hilfe. Die haben gedacht, das sind Erdbeerleims. Die so, Ich so, Hilfe, Hilfe. Ich habe da mit Blut an die Wand geschrieben. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was willst du machen? Hilfe, Hilfe, hä? Was willst du machen, wenn jemand mit einer gespaltenen Hand auf dich kommt? Hilfe, Hilfe. Das letzte Mal, als ich erste Hilfe hatte, war vor 23 Jahren bei meiner Führerscheinprüfung. 23 Jahre und die Theorie ändert sich jede Woche. Dreimal blasen, viermal schlucken, keine Ahnung, Alter. Da blickt doch keiner mehr durch, Mann. Der Typ, damals dieser Ausbilder, ist ausgeflippt mit uns. Wir waren 20 Kanaken in Stuttgart-Hausen und er war so ein Deutscher, der ist durchgedreht. Hallo Leute, herzlich willkommen zum Erste-Hilfe-Kurs. Das ist die Puppe, an der werden wir heute alles ausprobieren. Und meine Jungs waren so, auf jeden Fall, Bruder, glaub mir. Wir werden alles ausprobieren, Alter. Gib mal die Schlüssel nachher. Wenn Sie an einen Unfallort kommen, dann müssen Sie erstmal zum Patienten und sagen, hallo, hallo, ist alles in Ordnung? Klar, der Typ wurde gerade von einem LKW überfahren und ich soll noch hingehen und sagen, hallo, ist alles in Ordnung? Ja, ja, ich hatte schon immer ein halbes Gesicht, alles gut. Passt schon, stell Warndreieck auf, ich habe zwei Bier im Kofferraum, passt, ich bleib hier. Der Typ ist durchgedreht mit uns. Der so, Murat, stabile Seitenlage. Der so, danke, Bruder, danke, Bruder. Danke, Bruder, Wallah, Bruder, du bist auch stabil, Bruder, Wallah, Bruder, danke, Bruder. Danke, Bruder. Blut spritzt aus meiner Hand. Ich so, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und Gott sei Dank war an dem Abend im MASH ein Krankenpfleger, der hat Party gemacht, der sieht mich so, rennt auf mich zu in Zeitlupe, packt sofort meine Hand, drückt sie ab, hebt sie hoch, zerreißt sein Hemd, um meinen Arm abzubinden und die Blutung zu stoppen. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber als er so sein Hemd zerrissen hat, habe ich aus Reflex seine Brustwarze. Ich so, Leute, entspannt euch. Das ist ein Geben und ein Nehmen, okay? Dann haben die mich in so einen kleinen Raum rein, die so, Özcan, es kommt gleich Erste Hilfe. Und ich so, Marek, meine Hand ist gespalten. Jetzt kommt wahrscheinlich so ein Hubschrauber. Notärzte seilen sich ab. Die tun mich auf die Liege. 8 Personen um mich herum. Bringen Sie in Schockroom. Stabile Seitenlage. 4 Milligramm Adrenalin. Intravenös. Sagen Sie meinen Kindern, ich liebe Sie. Ist auch schon. Der Arzt ist so reingekommen, gell? Morgen. Wo ist der Patient? Ich war im Schock. Ich so, ich glaube, der ist da langgelaufen irgendwo. Dann sieht der Arzt mich. Ich meine, der Typ ist Unfallchirurg. Der hat schon alles gesehen auf der Welt. Der sieht meine Hand, der so, ist das alles? So, wenn Sie wollen, können wir die andere auch aufschneiden. Auf einmal sagt er durch sein Walkie-Talkie, wir brauchen keine Liege, wir laufen raus. Olan, ich zahle mein Leben lang Krankenkassenbeiträge. Meine Hand ist gespalten, Glasscherben drin, Blut spritzt raus und ich muss so rauslaufen, so. Währenddessen haben mir 2 Leute Euro auf die Hand gelegt, so. Ich komme im Krankenwagen an. Ich komme im Krankenwagen ran, ich setze mich rein hinten auf die Liege. Die haben nicht mal Blaulicht angemacht. Wir sind an einer roten Ampel stehen geblieben. Ich hatte die gleiche Wertigkeit wie ein Müllwagen, Alter. Wir kommen im Krankenhaus an, ich habe mich inzwischen hingelegt, die ziehen die Liege raus, fahren mich rein. Deutschland, das Land der Bürokratie. Meine Hand ist gespalten, Glasscherben drin. Ich sterbe vor Schmerzen, die Krankenschwester. Haben Sie Ihr Versichertenkärtle dabei? Und ich war im Schock, ich so, ich glaube, der ist hier drin irgendwo. Dann sagt ihr auf einmal so, kein Problem, da machen wir es manuell. Name? Ich war im Schock, ich so, Hitler. Aber mit gespaltener Persönlichkeit. Dann hat sie mich in so einen kleinen Raum rein, die so, Herr Klosler, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe dem Assistenzarzt schon Bescheid gesagt. Der wird jetzt gleich kommen und Sie operieren. So, wem haben Sie Bescheid gesagt? Dem Assistenzarzt. Assistenzarzt. Ja, dem Assistenzarzt. Assistenzarzt. Assistenzarzt. Assistenzarzt. Wisst ihr, was ein Assistenzarzt ist, hä? Azubi, Moruk, Azubi! Haben wir einen Arzt heute Abend hier? Ist eine Ärztin oder ein Arzt da? Ganz kurz Hand hoch. Ist ein Arzt? Du bist Arzt, mein Lieber? Du bist Arzt? Welche Fachrichtung? Wie? Unfallchirurgie. Hast du eine eigene Praxis oder arbeitest du im Krankenhaus? Sowas in die Richtung. Bisschen Crystal Meth verkaufen. Wie sowas in die Richtung? Was heißt es? Wie bitte? Du arbeitest im MVZ. Medizinisches Versorgungszentrum. Boah, ich liebe das, so eure Abkürzungen und so Geheimwörter. Ich arbeite im MVZ. Alle wissen noch, was ein MVZ ist. Über was hast du deine Doktorarbeit geschrieben? Wie, eine neue OP-Technik in der Wirbelsäulenchirurgie? Wow, sehr interessant. Aber das ist dann auch so eine Adoleszenzkyphose und so, die, wenn man zum Beispiel solche Problematiken hat. Ja, hast du nicht gesagt? Nein, mein Lieber. Guck mal, wie heißt du? Wie? Alex. Alex, guck mal, Leute, ganz ehrlich. Guck mal, ich bin Comedian. Mir klatscht ihr zu, weil ich auf einer Bühne stehe. Diese Menschen retten jeden Tag Menschenleben. Das sind die richtigen Sachen. Ist so, Bruder. Wenn er verstanden hätte, was ich gesagt habe, aber egal. Nein, aber mein Lieber, du weißt ja, wie das ist, zum Beispiel in der Notambulanz, wenn nichts los ist nachts, dann geht man ja schlafen als Unfallchirurg, oder? Meistens legt man sich ja hin. Passiert. Genau. Der Bastard war auch schlafen im Krankenhaus. Der kommt, Moruk, seine Haare so. Der ist gerade aufgewacht. Als ob meine Mutter seine Haare auch geschnitten hätte. Der ist gerade aufgewacht um 4 Uhr morgens und soll mich operieren. Wenn ich um 4 Uhr morgens aufstehe, um aufs Klo zu gehen, manchmal, ich kack daneben. Einfach so. Und dann sage ich sogar noch, egal, ich mach's morgen weg, Alter, scheiße. Der Typ kommt, Alter, komplett verpeilt. Assistenzarzt, hat nicht mal Doktortitel. Da stand Michael Meyer, weißer Kittel, der hätte auch Metzger sein können. Der komm, geh, mach den Mund. Handschuhe zieht er an, setzt sich hin, fängt er an rumzumachen. Auf einmal sagt die Krankenschwester, 3 Jahre Ausbildung zum studierten Arzt, über die Schulter, Entschuldigung, aber wollen Sie nicht erst abklemmen bevor? Und ich so, woho! Ich so, hör mal zu, Dr. Doolittle. Wenn du keine Ahnung hast, bleibe ich lieber so, bevor ich nach deiner OP so bin. Ich bin Arzt, ich kenne mich aus. Ich so, okay, hadi bakalam, dann mach jetzt mal. Er setzt sich hin, macht da rum, verbindet das Ganze, schickt mich auf die Station. Am nächsten Morgen kommt Handchirurg, Spezialist zur Visite, Oberarzt, der so, guten Morgen, Herr Klosler, ich würde mir gerne die Wundheilung angucken. Verdammte Scheiße, wer hat das gemacht? Ich so, meine Kinder gestern Abend. Und dann sagt er zu mir, Herr Koser, es tut mir wirklich leid, normalerweise machen wir Kollegen nicht schlecht, aber mein Kollege hat Mist gebaut. Ich muss jetzt neben Ihrer Narbe noch einmal aufschneiden, Sehnen, Bänder, Nerven neu zusammennähen. Gehen Sie bitte runter in die Anästhesie und lassen Sie sich für die große Operation morgen aufklären. Ich gehe runter zur Anästhesistin und die war auch schon ein bisschen auf Material. Ich komme rein und die so, hallo Herr Klosler, schön, dass Sie hier sind. Wir werden morgen bei der OP versuchen, erstmal lokal zu betäuben. Dafür werde ich eine Nadel hier oben einführen. Lokal betäuben heißt, Ihr Arm schläft, aber Sie sind wach. Wenn ich die Nadel hier oben einführe, dann kann ich aber das Nervengeflecht zerstören und danach ist Ihr Arm gelähmt. Ich schreibe das mal auf den Aufklärungsbogen drauf. Für immer gelähmt. Aber keine Angst, wir können auch gerne Vollnarkose machen, da können Sie sterben. Das schreibe ich auch mal drauf. Für immer tot. Einfach unterschreiben, bitte. Und ich war so, wie lange geht der Vertrag? Habt ihr auch Vodafone oder so? Und du musst unterschreiben. Wenn du nicht unterschreibst, mein Lieber, du weißt es, dann wirst du nicht operiert. Das ist ja die Absicherung. Ich habe unterschrieben, ich gehe runter auf die Station. Am nächsten Tag holen die mich ab für die OP und dann kriegst du erstmal so eine Beruhigungstablette. LMA. leck mich am Arsch. Wenn du die genommen hast, ist dir danach alles scheißegal. Alles ist dir scheißegal. Wenn der Chirurg dich während der OP brettert, juckt dich nicht. Dann sagst du, ruf den Assistenzarzt auch. Dir ist alles egal. Die haben mich jetzt in diesen Anästhesieraum, das ist der Vorraum vom OP-Saal, haben die mich reingesetzt. Dann hat diese Anästhesistin mir hier oben in die Schulter so eine Nadel reingestochen, so lang, so dick, mit einem Kabel dran. Und die schiebt es hier oben rein und gibt mir Stromstöße. Stromstoß hat mir nichts ausgemacht, kenne ich von Polizei. Ich so, Aber warum gibt die mir Stromstöße? Um den richtigen Nervenstrang zu finden. Ihr wisst ja, der untere Teil des Arms wird vom Nervus ulnaris und der obere vom Nervus radialis innerviert. Bruder, das lernst du, wenn du eine eigene Praxis hast. Ich liebe dich, danke. Jetzt sollen bei mir die unteren zwei Finger zucken, aber bei mir zucken nur die oberen drei, wenn sie mir einen Stromstoß. Und dann gibt die diese Nadel, zieht sie raus, rein. Die so, oh, ich finde den Nerv nicht, ich finde den Nerv nicht. Ohne Betäubung, so eine Nadel, Morok. Oh, ich finde den Nerv nicht. Ich so, fick deine Mutter, Morok, Alter, fick dein. Auf einmal kommt der Chirurg, der so, haben Sie jetzt betäubt, ich muss operieren, danach habe ich noch drei OPs. Ich finde den Nerv nicht, der so, hau eine Ladung rein. Ich so, ich bin doch keine Nutellan. Die so, egal, ich mach jetzt einfach. Spüren Sie das hier unten noch? Ich so, ja, das spüre ich, aber hier oben irgendwie nicht mehr. Egal, ich mach mehr. Spüren Sie das hier unten? Ich spüre mein Gesicht gerade nicht mehr. Die so, oh, schnell, Vollnarkose, ich kann nicht sterben. Die OP ging 4 Stunden. Nach der OP, ich wach auf und jemand, der schon mal eine Vollnarkose hat, der weiß das. Wenn du aus einer Vollnarkose aufwachst, du kannst nicht reden. Ich wach auf, Leute, ich spüre meinen Arm nicht mehr. Warum? Weil die Anästhesistin hat mir im Vorfeld so viel in meinen Arm geballert, dass mein Arm 12 Stunden betäubt war. Und ich weiß es nicht. Ich wach aus der Vollnarkose auf und ich so, hallo, hallo, hallo, hallo. Was lacht ihr an? Ich hab schon unterschrieben! Ich hab so Filme schon geschoben. Die Freunde sagen, Özcan Çekpfeife. Ich so, okay. Du gehst in den Club, du so, who let the dogs out? Ich fang voll an zu weinen. Ich so, auf einmal kommt die Krankenschwester. Herr Klosler, was ist los? Was ist passiert? Sie so, haben Sie Schmerzen? Ich so, warten Sie, ich mache Ihnen ein Zäpfchen. Ich so, Ibuprofen 5000 Ghana Edition. Ich war 6 Wochen im Krankenhaus. Ich wurde 2-mal operiert. Und ich habe im Krankenhaus den größten Fehler meines Lebens gemacht. Den größten Fehler meines Lebens. Ich war im Krankenhaus beim Friseur. Bei einem deutschen Friseur. Wisst ihr, wie der hieß? Hannelore. Der Laden hieß schon Hannelore. Mir hat so eine Heidrun die Haare gewaschen. Und die Hannelore hat Haare geschnitten. Und da habe ich den deutschesten Satz gehört. Den deutschesten Satz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Die wäscht mir die Haare, auf einmal sagt die Hannelore so, seitlich schaffen wir es noch ein bisschen raus und vorne. Vorne machen wir es ein bisschen frech. Ich war im Waschbecken, ich so, was? Vorne machen wir es ein bisschen frech. Was ist das für eine Frisur bei euch Deutschen dann? Was ist das für eine Frisur? Hä? Lauft ihr dann so durch die Innenstadt? So, so. Und die Leute im Café, das ist aber frech, du. Das ist... Sibylle, das ist frech, du. Ich sag das, du Drecksau. Deine lila Strähne, das ist frech. Das ist frech, du alte Drecksau, du. Komm, wir tanzen Disco-Fox. Auf geht's. Wer ist heute Abend eigentlich mit seiner Frau hier? Frau, Freundin, Verlobten, ganz kurz Hand hoch. Okay, tamam, lang ihr Arschkriecher. Oh, was? War nur eine statistische Frage, vielen Dank. Wer hat von ihr die Tickets geschenkt bekommen? Ganz kurz. Nein, lang, guck mal, die armen Männer, überleg mal. Die Frau kommt mit so einer Geschenkbox. Du so, iPhone 14, iPhone 14. Dann machst du auf, ich bin drin. Die armen Land. Guck mal, manche Männer sind ja eifersüchtig auf mich, wenn ihre Frauen die Videos von mir zeigen. Schatz, kennst du den? Der ist voll lustig. Wer ist lustig? Wer? Schatz, ist Özcan Kosa, der ist Comedian. Was ist denn lustig? Ich bin auch lustig. Kennst du den Witz mit den zwei Typen? Jungs, entspannt euch. Eure Frauen scheißen auf mich mit Anlauf, Alter. Die bringen euch her, weil die eine ganz andere Mission haben, aber ihr blickt es nicht. Frauen haben eine Mission, wenn sie euch zu meiner Comedy-Show bringen. Das ist diese Mission hier. Hab ich dir zu viel versprochen? Humor ist das Siegel unserer Liebe. Wenn wir zusammen lachen können, können wir alles schaffen auf dieser Welt. Und wir Männer, wir kommen mit. Guck uns mal an, Land. Guck uns Männer mal an, Land. Guck uns mal an, Land. Was aus jetzt geworden ist, Land. Guck mal an, Land. Pussys, Land. Pussys, Land. Guck mich an, Land. Leggings, Land. Leggings. Guck mal, wie ich aussehe, Alter. Weil deine Frau dir sagt, das sieht Hammer aus, Schatz. Hammer, Hammer. Ey, soll ich die Hose kaufen? Hammer, Hammer. Dann kaufst du die Hose, gehst du deinen Jungs. Die so, Özcan, was geht jetzt? Jetzt oder was? Ich schwör's dir, Lamm, wir Männer, wir haben uns so verändert, Lamm. Früher waren Männer, Männer, Lamm. Männer! Wir haben einfach gestunken, ohne Grund. Wir sind im Baumarkt, haben Kettensägen gekauft, einfach so. Wir haben unsere Freunde verbrannt. Jetzt sind wir Metrosexuelle geworden. Schatz, soll ich mir den Arsch rasieren? Ganzer Körper ist behaart, Arsch ist rasiert, Alter. Wir kommen wie so ein Pavian ins Schlafzimmer, so. Ich schwör's dir, liebe Männer, wir haben nichts mehr zu melden. Ich bin 41 Jahre alt. 41 Jahre alt. Wenn ein Kumpel spontan klingelt, muss ich fragen, ob ich raus darf. Ja, hallo? Özcan, ich bin's, Micha, kommst du raus? Warte, ich frag kurz. Schatz, Entschuldigung, Mensch. Kann ich raus? Warum nicht? Aber Micha darf auch. Nein, wir sind vor der Haustür. Aber... Jungs, liebe Männer, hört mal zu. Wir müssen es akzeptieren. Wir Männer, wir haben das Zepter abgegeben. Wir haben nichts mehr zu melden. Frauen sind an der Macht. Frauen haben das Sagen. Es ist so. Ich weiß, einige Männer hocken jetzt im Publikum, die so, vielleicht bei dir ist Jan Klosler. Vielleicht hast du zu Hause nicht das Sagen, aber ich hab zu Hause das Sagen. Ja, rack hast du das Sagen, Alter. Ein Scheiß hast du zu Hause was zu sagen. Wenn du glaubst, du hast zu Hause etwas zu melden, dann auch nur, weil deine Frau dir das Gefühl gibt. Du hast etwas zu melden. Wir Männer, wir sind Fische, so. So an der Angel. Und du so, ich kann überall hinschwimmen. Und deine Frau ist so. Frauen haben uns so an den Eiern. So haben die uns an den Eiern. So, Männer laufen immer vorne. Wisst ihr warum? Weil Frauen hinten die Eier in der Hand haben. Das ist denen ihre Playstation. Ach Gott, ach Gott. Sorry, Leute. Ihr Frauen. Ihr Frauen, ihr seid so, hey. Ihr seid die größten Lügnerinnen auf dieser Welt. Ah, wir haben gedacht, bis auf unsere Seite. Frauen sind die größten Lügnerinnen auf dieser Welt, weil Frauen haben die größte Lüge der Menschheitsgeschichte erfunden, die es überhaupt gibt. Jungs, wenn eine Frau diesen Satz zu euch sagt, das ist die größte Lüge auf der Welt. Die größte Lüge, diesen Satz hier. Viel Spaß! Viel Spaß, Schatz! Wisst ihr, was viel Spaß übersetzt heißt? Hä? Eigentlich heißt es, du dreckiger Hurensohn. Hoffentlich stirbst du mit deinen Bastardfreunden in dieser Shisha-Bar, während diese Huren um euch herum sitzen und so Shisha rauchen. So. Das heißt viel Spaß. Und wir Männer, wir sind so dumm, wir sind so dumm, wir so, danke. Danke. Und dann gehen wir und treffen uns mit unseren Neandertaler-Freunden. Meine hat heute nichts gesagt. Ja, meine hat mich heute auch rausgelassen. Ja, Mädels, bitte hört mir kurz zu. Mädels, wir machen nichts. Guck mal, wir streiten uns jedes Mal mit euch, wenn wir Männerabend machen wollen. Sobald wir sagen, hey, wir gehen mit den Jungs weg. Was gehst du mit den Jungs weg? Hä? Welchen Göckern, hä? Disco-Göckern, hä? Mit dem gehst du weg, hä? Und es gibt dann immer Stress, immer Streit und dann so, komm, geh! Aber wir machen nichts. Wir machen nichts. Wir sind Neandertaler. Wir reden nicht mal miteinander. Wir spielen Playstation, wir machen Geräusche, wir so. Dann sagt der andere. Dann kommt der dritte rein mit zwei Jackie Cola. Dann gehen wir raus, dann kommt der vierte mit seinem C63 AMG, es gibt Gas. Wieso? Das war's. Das war's. Das war unser Männerabend. Ja. Ja. Wir haben uns nichts zu Schulde kommen lassen, gar nichts. Und dann kommen wir wieder nach Hause mit unserem reinen Herzen Richtung Nest. Und das Einzige, woran wir denken, ist, vielleicht geht heute Abend noch was. Und du willst die Haustür aufmachen, aber die Schlange wartet. Die hat jetzt während deiner Abwesenheit nach dem Streitgespräch Wellnessabend gemacht. Baum, Badewanne hat sie sich so eingelassen, richtig so schöne Kerzen drumherum, Wellnessmusik, gechillt dann ins Wohnzimmer, hat sich die Fingernägel gemacht mit Shellac von Alessandro, UV-Lichtaushärtung. Dann ist sie ins Wohnzimmer, hat zwei Netflix-Serien angeguckt, dann FaceTime mit ihren Freundinnen. Guck mal, Mädels, Shellac, oh, mega geil, kann man abziehen, wenn man keinen Bock hat. Ja, genau. Guck mal, Louis Vuitton, Original, Türkei. Aber während sie das macht, ist ein Auge immer vor der Haustür. Und sobald dein Auto vorfährt, rennt sie ins Esszimmer, holt einen Stuhl, stellt ihn in den Flur und tut so, als ob sie während deiner Abwesenheit die ganze Zeit dort auf dich gewartet hätte. Und du bist auf diesen Moment nicht vorbereitet. Du machst die Tür auf, du siehst sie, du so, hä? Und dann sagt die Frau diesen Satz hier. Hat sich's gelohnt? Hat sich's gelohnt, dass du deine Frau verraten hast, um mit deinen Freunden Spaß zu haben? Hat sich's gelohnt? Und wir Männer, wir sind so dumm, wir so, ja. Und dann kommt der Headshot, Alter. Dann kommt der Endgame. Die Frau macht dich dann fertig. Das männliche Gehirn kann nur 80 Wörter in der Minute aufnehmen, aber wenn eine Frau sauer ist, kann sie 27.418 Wörter sagen. Und dann killt die dich. Dann kommt dieser, sagt, das ist kein Problem, deswegen haben wir geheiratet. Du gehst mit deinen Kumpels weg und ich bin hier zu Hause. Und dein Gehirn overload, die synaptischen Verbindungen verbrennt. Du sagst, und es funktioniert nur noch dein Stammhirn und es sagt, hau ab, Alter, hau ab. Du sagst, und die verfolgt dich, die so, kein Mann, du bist immer da mit deinem Kumpel. Du machst die Tür zu, die so, du Schlüsselloch. Und dein Gehirn schmilzt dahin. Und dann bist du nur noch so eine leblose Hülle. Und du hast nur noch eine Assoziation, etwas, was du draus gelernt hast, diesen Satz hier. Wenn ich rausgehe, tut's weh. Und dann bist du im Wohnzimmer, so. Und die Frau checkt am nächsten Tag, ob es funktioniert hat. Hm. Geh doch. Nein, nein, ich bleib lieber hier. Zu Hause ist viel schöner. Guck, ich habe hier so viele Freunde. Da, Dyson. Ja, liebe Mädels, ja, hört mir kurz zu. Guck mal, ganz kurz. Eine Beziehung heißt es, sich zwei Planeten entscheiden, die gleiche Laufbahn einzunehmen. Man darf sich nicht zu nah kommen, sonst kollidiert man. Nicht zu weit auseinander, sonst verliert man sich aus den Augen. Aber jeder Planet muss sein Ökosystem beibehalten. Und wenn ihr das macht, habt ihr eine gesunde Beziehung und keine Probleme. Das ist das Ding. Es ist wirklich so. Aber eure Theorie ist diese hier. Mein Planet ist den anderen auf. Und dann bleibst du nur noch zu Hause, tust deine Freundschaften canceln, Jungs rufen an, Özcan, kommst du? Nein, ich kann nicht, Bruder, ich muss Schrank aufbauen. Nein, ich kann nicht, wir gehen zu Onkel. Dann sitzt du mit Onkels und Tanten zusammen, du hast gar keinen Bock auf die, Alter, Land. Du sitzt so am Tisch, und wie geht's dir sonst? So innerlich denkst du dir, halt deine Fresse, Alter. Und sitzt da rum, du hast kapituliert, du bist nur noch da. Und dann kommen solche Sätze von der Frau. Für was brauchst du Freunde? Ich bin doch deine beste Freundin. Genau, Bruder. Und dann bleibst du daheim. Was macht ein Mann, wenn ihm langweilig ist zu Hause? Der spielt PlayStation, aber das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist für Frauen schlimmer als Fremdgehen. Sobald du die Konsole anmachst, egal wo sie im Haus ist, sobald die das hört, dann kommt diese Reaktion. So. Dann stürmt sie das Wohnzimmer, Sondereinsatzkommando, so. So, Anästhesie. Und dann kommen solche Drohungen. Haben wir deswegen geheiratet, Mehmet? Dass du die ganze Zeit PlayStation spielst? Schatz, ich spiele erst seit 3 Minuten. Ja, das hätten unsere 3 Minuten sein können. So geht das nicht weiter, Mehmet. Und dann kommt die Drohung. So geht das nicht weiter. Deswegen habe ich nicht geheiratet. Ich gehe zurück zu meiner Mutter. Trennung ist im Spiel. Du so, nein, Schatz, bitte nicht, bitte. Bitte, ich liebe dich über alles, Baby, bitte bleib hier, bitte. Ich verkaufe die PlayStation, Mann, ich verkaufe dich für dich. Ich liebe dich über alles. Aber nach so 5, 6 Jahren. Mehmet, ich gehe, danke! Mehmet, wenn ich aus dieser Tür rausgehe, komme ich nie wieder zurück. Inshallah! Mehmet, ich gehe zurück zu meiner Mutter. Geh und sag deiner Mutter, sie ist eine Wurzel! Okay, Jungs, bin wieder online. Nein, nein, Internet war kaputt, deswegen. Jungs, hört mal zu, das hier oben ist Comedy, okay? Mal Spaß beiseite und ich meine das jetzt ernst. Männer, die mit ihren Frauen schlecht reden, sie beleidigen oder ihre Frauen schlagen, sind die größten Bastarde auf dieser Welt. Die allergrößten. Du bist ein Bastard! Du, Özcan Kosa, bist ein Bastard! Ja, Schatz, klatsch, klatsch. Zu Hause klatsch was anderes. Nein, auf gar keinen Fall sowas, Leute. In meinen Augen bist du erst ein Mann, wenn du deine Frau auf den Händen trägst. Dann bist du ein Mann für mich. Nur ihr Frauen übertreibt die letzten Jahre lang. Was ist los mit euch, Alter? Was schiebt ihr für Filme? Emanzipation, Memanzipation, Gleichberechtigung, Meichberechtigung, ja, ich will jetzt auch Karriere machen, wir werden unterdrückt, ihr Männer habt's gut. Wie bitte? Wir werden unterdrückt, ihr habt's gut. Wer wird unterdrückt, Mann? Wir Männer werden immer unterdrückt. Geh mal Tiefgarage, wer hat die besten Parkplätze? Ja, 10 Frauenparkplätze frei, ich muss U3 runterfahren. Ja, warum? Ja, wegen Vergewaltiger. Was ist mit mir? Der Mustafa nimmt in U3 alle her, die vorbeilaufen. Ich lauf dann so nach Hause, Alter. Schatz, was ist los? Nix, kein Parkplatz. Halt die Fresse, okay? Scheiß drauf. Aber seit dieser Gender-Mender-Geschichte, oh Allahum Gott, ich danke dir. Gender-Mender-Diskussion, danke Gott, ich danke. Seit dieser Gender-Diskussion, ich park immer auf Frauenparkplatz. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ah, Sie sind aber keine Frau, sage ich, OP ist noch nicht fertig, fuck you. Wir werden immer unterdrückt, wir Frauen werden immer unterdrückt. Ja klar, ihr werdet unterdrückt. Wenn Krieg ist, wer geht? Hä? Männer sind an der Front, Frauen im Wald Himbeeren pflücken. Hoffentlich gewinnen die. Wir Männer, wir hatten schon immer Arschkarte. Auch historisch gesehen, wenn ein Schiff untergeht. Frauen und Kinder zuerst. Warum? Was ist mit uns? Ja, ihr habt einen Pimmel. Ja Leute, ist ein Pimmel kein Seepferdchen, Alter. Dankeschön, Stuttgart. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ladies and Gentlemen, heute ist für mich ein ganz besonderer Abend. Das ist Cosa Nostra. Heute hatte ich meine Aufzeichnung in meiner Heimat bei Menschen, die ich über alles liebe. In Stuttgart City. Stuttgart, seid ihr ready? Stuttgart, Halsschlag, Reichelsberg, Weilimdorf, Feuerbach, Heslach, Nord, Süd, Ost, West, Stuttgart City! Und wir haben die teuersten Immobilien. Fickt euch!